Die Weltraumaffen sind frei. Oh weia. Sonntagabend, hey, Leute. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Genau, Punkt 18 Uhr. Ja. Heiderabad. Dazu sage ich. Es ist 17.59 Uhr. Wir müssen noch einen Moment warten. Ach Gott. Nein. Ich will nur am Anfang festhalten, Einzahler sind was für Einzeller. Ha, da habt ihr es. Das habe ich gar nicht verstanden, aber auch gut. Dann erklär das bitte nochmal. Nee, das ist selbsterklärend, weil Einzeller sind was für Einzeller und es muss aber ein Einzeller bleiben. Ja, Emil, was willst du mir für einen erzählen, Alter? Ja, ja. Man gets death threats for introducing Kiwi Pizza. Ja, da ist jemand, der Kiwi mag, zu seiner Pizzeria gegangen und hat drum gebeten, dass die Pizza gemacht wird mit Kiwi obendrauf. Und weil Menschen eben rationelle Wesen sind, kriegt der Mann jetzt Todesdrohungen wegen der Kiwi-Pizza. Ich finde es irgendwie, weiß nicht, ich finde es interessant. Also, wahrscheinlich von der internationalen Anti-Ananas-Front oder so. Ja, also jedes Mal, wenn ihr einen Anti-Ananas-Joke macht, dann führt es zu digitaler Gewalt gegenüber Menschen, die Kiwis auf Pizzen mögen. Deswegen solltet ihr euch selbst zensieren. Pineapple on pizza, isn't that code for penis? Ja. Heiderabad, Buch ganz am Anfang. Hey, das ist ein Buch über mich, The Ape That Understood the Universe. Ja, das ist auch gut. Aber um das geht sich. Es geht um The Social Leap, The New Evolutionary Science of Who We Are, Where We Come From and What Makes Us Happy. Was ein Buch über Evolutionspsychologie ist, was mir sehr gefallen hat. Also ich habe das ziemlich gefeiert. Und ja, das würde ich euch einfach nur ans Herz legen. Ist ein sehr nice Read mit viel Information. Hohe Informationsdichte, aber schön geschrieben. Also das hat mir sehr gefallen. Das ist ein tolles Buch. Fast so gut wie Miete pro Kopf. Ist das der gleiche Autor von Guns, Germs and Steel? Nein. Das fand ich furchtbar. Guns, Germs and Steel, Neil Diamond, das ist furchtbar. Das hier war von Hippel. Also okay. von Hippel. Also der hat von im Namen. Aber ich hatte das nur erwähnt gesehen, irgendwo was erwähnt. Gut. Okay. Jaron Diamond ist furchtbar. Gut, dann bestimmt gutes Buch. Ja. Hallo, hört ihr mich? Hallo. Ja, hallo. Ja, ich. Ah, super. Ja, den hat die Kritik eingereicht, deswegen wäre es gut, wenn ihr mich hört. Angeblich, oder ja, es werden mehr Depressionen diagnostiziert in Deutschland. Das hat mich direkt auf den falschen Fuß erwischt. Den Artikel habe ich noch nicht so intensiv gelesen. Wurde mal geflogen. Ja, Prävalenz der Rate der Erkrankten, ja. Ich habe ihn auch auf jeden Fall gelesen. Also sie meinen, dass es auch daran liegen könnte, dass einfach das Bewusstsein der Leute dafür geschärft ist. Für ja, und auch der Ärzte wahrscheinlich, ne? Dachte ich mir auch. Aber das ist doch irgendwie auch so ein Artikel, der alle 2 Jahre erscheint. Zahlen der Depressionen gehen hoch, könnte auch daran liegen, dass sie öfter gemeldet werden. Also das ist irgendwie... Ja, Krankenkassenstatistik zwischen 2009 und 2017 von 12,5 auf 15,7% bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 war mit plus 95% der stärkste Zuwachs zu beobachten. Ja. Naja, gut, Schneeflocken. Ja, so ein bisschen. Aber ich meine mich da auch zu erinnern. Ja, gut, das ist ein Nachweis, dass Schneeflocken gezüchtet werden, ne, momentan. Bei denen löst ja eine Depression schon aus, wenn jemand Nein sagt. Das ist halt das Problem. Aber ich meine mich da auch zu erinnern, dass es da eine Metastudie gibt, die diesen Narrativ von immer mehr Depressionen halt kaputt macht. Also weil halt die Definition von Depression sukzessive erhöht wird. Also die Ausweitung von der Definition und dadurch die Diagnosen hochgehen. Und aber sozusagen die armen Kernopfer, also die richtig üble Depression haben, die bleibt mehr oder weniger gleich. Das vermittelt ja die Überschrift auch schon so ein bisschen, dadurch, dass sie das Diagnostizierte anhängen. Ne? Also, es sind mehr diagnostiziert worden, aber ob mehr auch wirklich existieren. Naja, gut, wenn wir uns die letzten paar Jahre angucken, gibt es allen Grund, depressiv zu werden. Also ja, gesellschaftlich, Ausblick in die Zukunft, etc. Ich würde das schon für schlüssig halten. Achso, schon wieder von mir. Die Gladbacher haben sich gedacht, sie stellen beim Bundesliga-Start Pappfiguren auf die Tribünen, wo sie ein bisschen mehr aufstellen, als sie sozusagen gezeigt haben. Dass das ein bisschen aussieht, als wären vielleicht doch ein paar Zuschauer da. Aber ich glaube, die wackeln nicht so wie bei FIFA 98 oder so. Vor allem so fucking unsinnig. So viel, was da an Material verbraten wird, was hinterher dann irgendwie... Ja, wenn da Spielerbilder drauf sind, dann geht es da vielleicht noch. Das können sie vielleicht noch verkaufen, ne? Aber irgendwelche Zuschauerbilder. Ja, ich sehe schon hier nur die warte mal, da könnte man sich einkaufen. So war das, glaube ich. Da kannst du, glaube ich, so ein Bild von dir selber, so ein Pappmaschinen, ein Mensch da von dir selber da reinstellen lassen oder so. Ich wollte gerade sagen, das hat auch irgendwas mit Geld zu tun. Ja, da genau. Da gibt es eine Companion-App dazu, dass du draufdrücken kannst und dann jubeln ausdrücken kannst oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da wurde irgendwie Geld abkassiert. Na gut. Das ist für die Papier zentral gespeichert. Ja, genau, wann wer jubelt. Ja, nicht, dass ich nachher im falschen Moment gejubelt habe und dann so darf ich nicht mehr reisen oder so. Der hat für die falsche Mannschaft gejubelt. Ja. Allein der Bergkabelbinder, den ich hier nach der Aktion irgendwo im Müll verschwinden sehe, kotzt mich schon. Ja, man sieht, die Bundesliga wird erwartet, ne? Heiß erwartet oder so, heiß ersehnt. Ja, aber damit, dass sie haben ja jetzt schon gestern die Mannschaft von Dynamo Dresden, zweite Liga, komplett unter Quarantäne gestellt. Und das ist schon der erste Nagel in dem Sarg von dem Plan eigentlich. Wenn da jetzt noch ein Bundesliga-Verein bei rauskommt, wie willst du das denn machen? Die dürfen spielen, die nicht, oder? Ja, ne. Oh. Ach, schade, dass das Video nicht läuft. Die Pinkstings mussten sich mal wieder ein bisschen beschweren. Über, ich weiß gar nicht so richtig was. Also der Text irgendwie hat nicht so richtig inhaltlich was hergegeben. Das ist, dass sie es unheimlich schwer haben und dass sie unheimlich Unterstützung brauchen und dass man ja wohl jetzt auch mal, wo Zeit wäre, dran denken könnte oder so. Homeschooling my ass. Ach so, die eine erzählte sowas wie: Ich bin Erzieherin meiner Kinder, ich bin Lehrerin meiner Kinder, ich bin, was hat sie noch gesagt? Ich weiß nicht, irgendwas mit Trösten oder so. Also ganz harte, anstrengende Arbeiten, das musst du jetzt alles mitmachen, neben ihrem normalen Job. Also das ist total übel Jammer sozusagen, ja. Homeschooling my ass klingt für mich eher nach einem Porno, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch gedacht. Oh, Hilfe jetzt. Ja, aber die ganze kostenlose Care-Arbeit, die geleistet wird. Also das machen Männer ja nicht. Die können keine, das ist denen genetisch unmöglich, kostenlose Care-Arbeit zu leisten. Die müssen da immer Geld sehen. Weil hier die Not und Eltern und Kinder und in was für einem Staat leben wir hier eigentlich? Na, in dem Fall haben sie die Männer mal nicht ganz ausgeschlossen. Es ging schon hauptsächlich um Eltern, die da jetzt irgendwie Schwierigkeiten hätten oder so. Ja, aber so viel größer als die normalen Altersschwierigkeiten sind die auch nicht, weiß ich nicht genau. Ich habe auch eine gute Freundin, die Kinder hat, die ist jetzt allerdings auch alleine mit den Kindern und dann kannst du natürlich irgendwie auch nicht nebenbei arbeiten gehen, damit das ist schon ätzend so, ne? Dann war sie auch noch in Quarantäne mit denen für ein paar Wochen und so und dann geht man sich noch ein bisschen auf den Senkel, das ist keine Frage, ne? Aber ja, das Gejammer hier von den Pinkstings ist irgendwie ein bisschen irreal. So sind sie. Ja, in Heinsberg heißt es, hätten sich die Professoren da und so, hätten sich irgendwie verrechnet oder so. Aber das haben die auch nochmal in einem anderen Artikel im Prinzip von sich gewiesen, denn es ging ja darum, für Heinsberg und für die Gegend um Heinsberg da die entsprechenden Zahlen rauszufinden. Da haben sie zwar dann auch eine Spannbreite angegeben, was sie da einschätzen. Und da wird jetzt eben behauptet, die Spannbreite hätte entweder größer sein müssen oder die Zahl irgendwie wäre falsch oder so. Und dann haben die gesagt, sich, wie gesagt, damit gewehrt, dass sie das eben ja für Heinsberg gemacht haben und nicht für ganz Deutschland oder so. Also, ich habe den Eindruck, dass die ein bisschen diskreditiert werden sollen. Auch bei der ersten Bekanntgabe von Studienergebnissen sind die auch schon ein bisschen entsprechend ähnlich angegangen worden. Das wäre alles nicht ganz richtig, was du da sagst. Oder der Drosten hat zum Beispiel gesagt, der kann mit den Informationen nichts anfangen. Fand ich schon ein bisschen komisch, wo doch alle Leute damit anfangen konnten. Ja, aber so wird da eben angeblich die Studie von Heinz Berg gering geschätzt, beziehungsweise wäre eben weniger wert sozusagen. Ich meine, das ist halt auch eine Überraschung. Heinsberg-Studie nicht für Deutschland gültig. Ja, genau, ne? Würde die nicht dann Deutschland-Studie heißen? Ja, vor allem ist Heinsberg ja auch, soweit ich das verstanden habe, ein Hotspot. Das heißt, man kann schlecht von einem Hotspot auf das ganze Land schließen, oder? Ja, richtig, das sowieso. Ja, nur ob das dann grob unter- oder überschätzt ist, das kann, sag ich ja noch nicht, ne? Obwohl, unterschätzt kann es eigentlich nicht sein, wenn es ein Hotspot ist, ne? Ja, es geht doch eh alles. Also die Zahlen, die gucke ich mir gar nicht an, muss ich ehrlich sagen. Weil ich das sind eh alles Schätzungen. Solange wir nicht flächendeckend testen, werden ja, genau, dann fällt dir, wenn du den nicht anguckst, die Zahlen, fallen dir vielleicht nur die Überschriften auf und das reicht ja. Dann kommt jetzt eine Heinsberg-Studie und dann kommt die zweite Heinsberg-Studie und die sind nacheinander, werden die schlecht geredet sozusagen. Ah, schade, ich wollte gerade sagen, wenn du ein bisschen runterscrollst, dann wird die ganze Sache noch abstruser. Und zwar, ich lese es jetzt mal vor. Die Zahl der möglichen Infizierten in Deutschland läge dann, so die vom SWR befragten Wissenschaftler, wahrscheinlich mindestens bei knapp 1 Million, könne aber auch bis zu 5 Millionen Menschen umfassen. Ja, also genau, das, da wollten die jetzt in Banking etwas ist hier, dass hier gesagt wird, 1,8 Millionen ist die Schätzung, aber die meinen, ja, aber es könnte zwischen 1 und 5 Millionen sein. Ah, also, ja, so gesehen war es dann schon ein Treffer auf jeden Fall. Sie haben halt ein Beispiel auf der Hochrechnung gemacht, ne? Das ist nicht unbedingt. Ja, finde ich. Ja, 1:1 adaptierbar eben. Ja, und in Tansania haben sie Papayas und Motoröl und eine Ziege, glaube ich, auch noch positiv auf Covid getestet. Und das fand der Präsident nicht so gut, dann hat er, glaube ich, die Chefin von den nationalen Labors da rausgeschmissen. Und auch da wehrt sich jetzt die WHO und weist die Kritik zurück. Allerdings auf eine relativ lasche Art oder so, dass da eben auch sozusagen überall Coronaviren sein könnten. Das kann zwar auch sein, aber es kann eben auch sein, dass der Test irgendwas misst, was eben vielleicht doch ein bisschen öfter vorkommt, als man gedacht hat oder so. So scheint es jedenfalls. Mir leuchtet das nicht so ganz ein, warum Papayas positiv sind. Also sind bestimmt auch nicht alle Papayas positiv, ne? Not all Papayas. Genau. Aber ja, kann doch durchaus sein, wenn jemand, der die geerntet oder verpackt hat. Achso, nein, das war aus dem Inneren der Papaya. Achso, okay. Ja, ja. Also dazu muss man sagen, das hört sich total abstrus an, aber das muss man jetzt vielleicht auch nicht so sehr bewerten, aber der Tansanias Präsident ist selber auch Chemiker, also könnte man sagen, okay, vielleicht ist es nicht nur eine reine PR-Aktion gewesen. Und dann ist es wohl so, dass da halt auch politische Sachen eine Rolle spielen im internationalen, zwischen Tansania und China. Krise ist halt auch ein bisschen, wie zwischen vielen asiatischen Staaten. Und, also, sie hatten auch gesagt, die WHO, wenn ich nochmal sagen darf, die WHO hat sich auch damit verteidigt, dass die Tests, die das afrikanische Land bekommen hat, schon auch gleich wären und auch von der Qualität auch gleich wären. Also, dass es daran eben nicht liegen könnte. Oder so. Ja, also... Und es kann aber, also es, einerseits ist der Typ ein Chemiker, also kann es sein, dass es tatsächlich fehlerhaft ist, aber andererseits kann es eine reine politische Aktion sein, weil jetzt ein großes Heilmittel aus, ich weiß es jetzt nicht, ob es Thailand war oder woanders, irgendein Naturheilmittel importieren wollen. Ich habe jetzt, ich hatte es in meinem anderen Artikel gelesen. Ja, sicher, diese Möglichkeit zu politisch in Betracht ziehen, das ist schon richtig, ja, ja. Aber ja, es kann genauso gut sein, dass die Sachen fehlerhaft sind, wäre ja auch nicht das erste Mal. Ja, das ist heißt ja schon einmal ein Fall, wo tatsächliche Testkits sogar mit aktiven Erregern infiziert waren und dann die Möglichkeit bestanden hätte, dass Leute, die damit getestet wurden, dadurch infiziert werden würden. Die wurden aber vorzeitig aus dem Verkehr gezogen. Ja, das ist sicher auch richtig, aber es ist auch so, dass das Virus sich verändert hat mittlerweile und dann eben auch andere Sachen vielleicht anschlagen auf den Test. Ich denke, dass da auch irgendwie ein Zusammenhang besteht. Hier mit dem Sperma vielleicht ähnlich, denn das haben sie jetzt auch nur singulär mal nachgewiesen, das Coronavirus in Sperma und nicht mehrfach oder so. Also vielleicht ist das auch ein Fehler. Aber dass das in Sperma auftaucht, das ist natürlich nicht tatsächlich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ne? Außerdem sind sie auch bei Menschen gemessen worden oder getestet worden, die eben vorher auch schon positiv waren. Bei Ebola ist es auch bis zu einem Jahr nach der Infektion von Ebola, wenn du geheilt worden bist, ist im Sperma das noch nachweisbar. Ja, wie gesagt, das ist also nicht so ungewöhnlich. Ne? Nicht so ungewöhnlich, wie das in der Papaya nachweisbar ist. Ne? Ja, eigentlich ein Knaller der Woche hier fand ich jedenfalls, dass angeblich die Reisebeschränkungen mehr schaden als nutzen. Zumindest jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe mir die doch echt intensive Diskussion da nochmal durchgelesen, etwas vorhin, die in den Kommentaren da gelaufen ist. Und da heißt es, dass die WHO sehr wohl empfohlen hat, auch Reisebeschränkungen aufzubauen. Allerdings nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt, nicht mehr so spät, wo im Prinzip das Virus ja schon in allen Ländern ist, würde das nichts mehr nutzen sozusagen. Und zusätzlich wird das dann begründet damit, dass eben bestimmte Waren nicht mehr transportiert werden, zum Beispiel Impfstoffe oder so, kommen teilweise nicht mehr an, weil eben die sonst in Passagierflugzeugen mitgeführt werden, einfach so als zusätzliches Gepäck oder so. Und das läuft eben nicht mehr. Das sind so die negativen Effekte dabei, ganz abgesehen von den wirtschaftlichen eben auch. Und eigentlich könnte man das wohl jetzt den Leuten ihre Urlaube wieder ermöglichen, aber stattdessen hat man lieber nochmal die Beschränkungen verlängert bis 10. Juni jetzt, glaube ich. Ja, ja, aber ich meine, auf der anderen Seite haben wir Beispiele wie Ischgl gesehen und Südtirol allgemein. Wenn erstmal in so einer Touristenregion das Virus da ist, dann hast du das halt sofort nach der Rückreise an 100 Stellen in Europa. Genau, und deswegen war es dann auch zu spät. Ne? Naja, also sie haben das hier auch drin, dass sie irgendwie meinen, das hätte ja keinen Unterschied gemacht, weil das sich ja in Spanien und in Italien so ausgebreitet hätte und bei den einen war es offen, bei den anderen war es zu oder so und deswegen wäre es egal. Hat nicht also Russland bei welchem Artikel auch ein bisschen anders die ARD in so einem Geist schreibt, ja, das gebe ich auf jeden Fall zu, ne? Aber ich habe schon den Eindruck, dass man den Leuten ihren Urlaub nicht unbedingt hätte versauen müssen oder verunmöglichen müssen. Hm? Russland hat doch auch ziemlich früh Restrictions, also Travel Bans und so aufgefahren mit China. Und die sind da jetzt auch mittlerweile im über 100.000er Bereich. Ja, doch früher hat es wohl zum Beispiel Taiwan ja gemacht und die haben eben keine Probleme, ne? Keine Zuwächse mehr. Ja, Neil Ferguson, haben wir später noch was zum Neil Ferguson? Nee, ich glaube nicht, deswegen wollte ich das jetzt nochmal hervorheben. Der hat ja auch gerade so einen kleinen Skandal an der Backe, weil der sich im Rahmen seiner Beratertätigkeit für die Beschränkungen, die es in England gibt, er hat sich selber nicht dran gehalten, sondern hat sich mit seiner Mätresse quasi getroffen. Mit seinem Tinder-Babe. Und Michael Lobo? Nie vergessen. Ja, aber die gute Frau, die hat auch Familie und alles und so. Das ist schon interessant. Also, ja, er auch. Er ja auch. Du weißt so, keine Ahnung. Und so ganz nebenbei wurden seine ganzen Rechenmodelle, die er so die letzten Jahre angegangen hat, so fundamental in der Luft zerrissen. Das ist wohl so, dass es alleine technisch so schlecht programmiert ist, dass man das auf modernen Computern nur ausführen kann, wenn man die CPUs im Single-Core-Modus fahren lässt, weil sonst Ergebnisse sich nicht mehr reproduzieren lassen. Hm. Also ich weiß, ich wüsste, das war mir neu, dass es überhaupt möglich ist, ein Multiple-Core nur im Single-Core-Modus laufen zu lassen. Aber gut. Ja doch, das ist bei manchen Spielen ältere Spiele. Muss man die anderen Kerne dann einfach abschalten oder wie? Ja, ältere Spiele haben das auch, dass du teilweise dann erstmal in den Taskmanager gehen musst und sagen musst, hier, ich weise dem Spiel nur einen von den Cores zu, den ich habe. Ich weiß nicht, im Renderprogramm, da geht das auch. Wenn ich auch sagen, 3, 4, 5, 7 Cores. Ja, Neil Ferguson, ein echter Experte. Ja, whatever. Ja, hier haben sie nochmal berichtet von dem Angriff auf die Heute-Show-Leute, die da bei einer Demo wohl waren und dann eben angegriffen wurden von angeblich irgendwie linken Leuten oder so. Ich habe das jetzt nochmal eingereicht. Die Geschichte sollte ja bekannt sein, weil hier das betitelt wird mit Racheaktion für Dreharbeiten. Und die Dreharbeiten, das, was sie da gefilmt haben, das haben sie ja nicht gezeigt in der Heute-Show letzte Woche. Deswegen erklärt sich das jetzt nicht aus den Dreharbeiten. Aber ich habe mich schon gefragt, ob das Wort dann überhaupt da berichtet ist. Ja, also wenn ich das richtig verstehe, dann ging es um Sachen von letzter Woche oder von vor 2 Wochen, das hatten wir ja auch dabei, dieses Ding an der Volksbühne, wo da ja auch alle möglichen Leute sich da irgendwie versammelt hatten und da waren wohl auch welche aus dem linken Lager und da hat die Heute-Show wahrscheinlich irgendwas gefilmt gehabt. Und man kennt das ja auch, dass wenn man bei einer linken Demo eine Kamera in der Hand hat, dass man angeschnauzt wird. Also vielleicht haben die denen einfach gesagt, dreht uns nicht. Ja, das schon, aber man kennt das ja auch von der Heute-Show, dass sie relativ provozierend auftreten. Von daher ja, aber trotzdem schlägt man niemanden mit einer Eisenstange. Nee, das ist erst recht nicht. Schon gar nicht. Auch die hatten ja auch irgendwie so, wie heißen die Dinger, die man sich so um die Hand wickelt da, diese so Schlachtringe oder so. Also das war auf jeden Fall schon eine harte Nummer, finde ich auch. Ne? Einer hat sogar das Jochbein gebrochen angeblich, ja. Das ist keine leichte Verletzung, sowas. Ne? Linke Gewalt ist ein aufgebauschtes Problem. Ach so, ja, richtig. Die gehen ja nur gegen Menschen und nicht gegen Sachen. Ach nee, umgekehrt, oder wie war das? Ja. Apropos aufgebauschte Probleme, hier ist was zum Thema häusliche Gewalt. Und zwar diese Dame hier ist schon mehrfach vorbestraft wegen Angriffen auf irgendwelche Leute, ist Alkoholikerin und hat jetzt hier ihren Freund, Lebensgefährten mit einer mit einer Schere. Ich weiß nicht, den englischen Begriff im Hinterkopf aus dem Artikel. Mit einer Schere angegriffen und dem damit in die Hand gestochen. Und hat jetzt hier ein 100 Pfund Strafe, also es ist in England passiert, 105 Strafe hat die gute Dame nur bekommen und sie muss sich jetzt einer Alkoholentzugstherapie unterziehen. Und was halt bemerkenswert an der ganzen Sache ist, wie das hier halt so dargestellt wird, ne, so nach dem Motto, ja, und Alkohol und so weiter und so fort. Und ihr Freund, Lebensgefährter, wollte auch nicht, dass da weiter irgendwie was passiert oder so. Und dann haben sie in diesem Artikel, haben sie hier so ein Video drin, das bebildert ist von einem Typen, der seine Frau hier irgendwie angedeutet prügelt mit im Schatten hier mit erhobener Faust. In diesem Artikel, was damit jetzt wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Aber häusliche Gewalt, so hier da irgendwie Dinge, die damit zu tun haben, keine Ahnung, ja. Das auch mal darauf hinweisen. Ja, und das ist halt das Ding. Und dann irgendwie, ja, aber Alkohol, Kram und sowas gibt's halt auch, ne, also. Die haben wahrscheinlich einfach im Stockfoto-Ding eingegeben, häusliche Gewalt. Und da gab's nichts anderes, ja, als Frauen, die angegriffen werden. Ja, und die Dame hat da halt rumgeheult und halt eben diesen Spruch, der ja auch in der Überschrift schon steht, Isolation is getting to me, also sie hat das halt auf Corona-Kram jetzt gepackt, so nach dem Motto, ich hab den jetzt nur gestochen, wegen der Isolation, aber die war halt auch schon vorbestraft wegen irgendwelchen Krempeln mit Sauferei und so von vorher, also ja. Aber dass das nur für 100 Pfund reicht, finde ich schon ein bisschen... Don't stick your dick in crazy. Hier haben wir den Jens. Der Jens ist unser Gesundheitsminister. Und er hat sich überlegt, es reicht ihm nicht, irgendwie Daten von Infizierten zu speichern. Nein, er möchte gerne auch, dass die Nicht-Infizierten irgendwie Daten rausrücken. Und jetzt so langsam kommt bei mir auch der Punkt, wo ich sage, Moment, nee. Bisher habe ich alles brav mitgemacht. Ich habe eine Maske und ich halte Abstand und alles. Aber wenn wir jetzt anfangen, solche fundamentalen Sachen wie den Datenschutz anzurühren, kriege ich dann doch Bauchschmerzen, muss ich sagen. Auch die entsprechenden Stellen, wie Datenschutzbeauftragter und so. Der Datenschutzbeauftragte sagt zum Beispiel, es fehlt das nötige Augenmaß. Insgesamt tragen die vorgesehenen Regelungen der Bedeutung des Datenschutzes als Schutz des Grundrechts der Bürgerinnen und Bürger auf informationelle Selbstbestimmung nicht gebührend Rechnung. Und ich hoffe, der Herr Spahn nimmt sich das zu Herzen. Ich kann es mir aber eigentlich kaum vorstellen, weil in letzter Zeit ja da so auch eine sehr, sehr... wir kriegen ja gleich wahrscheinlich noch den Axel Voss dazu. Genau, hier haben wir unseren besten Freund, unseren. Ach, der Spitzenidee. Herr Voss ist interviewt worden und sagt halt, wer die App hat, soll zuerst wieder ins Restaurant dürfen. Was ich ja auch irgendwie ganz schön krank finde, muss ich sagen, wenn wir jetzt anfangen, wirklich so eine Zweiklassengesellschaft zu installieren, das wird sicher die Bevölkerung nicht ganz schrecklich spalten und zusammen mit den Trotteln, die jetzt schon wieder zu Tausenden draußen waren und demonstriert haben gegen Bill Gates, George Soros und was weiß ich wen. Das wird unsere Gesellschaft ganz sicher nicht zerreißen, wenn dann der Herr Voss auch noch von oben irgendwie. Und natürlich wäre eine gesamteuropäische App nicht besser, Herr Voss. Das würde vieles vereinfachen, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Eine gesamteuropäische App hätte noch einen großen Vorteil. Die Bürger würden sich stärker mit der EU identifizieren. Ja, also ich. Warte. Der denkt das ernsthaft, dass ja. das eine großeuropäische Überwachungs-App aus Brüssel die Zustimmung zum europäischen Projekt unterbaut. Ja, genau. Gut. Das meinen die doch immer bei solchen Sachen. Also. Vielleicht haben die das auch falsch halt transkribiert und er hat gesagt, die Bürger würden sich stärker mit der EU infizieren. Ich weiß nicht. Ja, und was er ja auch gesagt hat, ist, dass das auch über Grenzen hinweg, aber trotzdem mit dem Abgleich von den Daten irgendwie funktionieren würde, auch wenn die einen das zentrale und das dezentrale System haben. Die Experten hätten ihm gesagt, das würde funktionieren. Und ich mir das so denke, ja, ich als Informatiker kann dazu sagen, ja, das funktioniert definitiv. Ich meine, zumindest wenn du, ja, wenn du dann die Daten einfach dann zentral speicherst, das kannst du immer tun, ja. Also, so dann funktioniert das auf jeden Fall. Die andere Richtung eher nicht, aber so auf jeden Fall. Ich muss bei diesen internationalen Datenabgleichen, muss ich immer daran denken, dass Deutschland ja immer noch keinen europäischen Haftbefehl ausstellen darf, weil unser Rechtssystem anscheinend nicht rechtskonform dafür genug ist. Die EU-Kommission hat bisher nur Regeln für den Datenschutz festgelegt. Ich wünsche mir da mehr politische Führung, mehr Mut zur Entscheidung. Ich habe mich auch schon an die zuständigen EU-Kommissare gewendet. Die Fragmentierung, die sich jetzt abzeichnet, ist nicht im europäischen Sinne. Mehr Mut zur Entscheidung, politische Führung durch die EU, das hört sich für mich alles sehr unangenehm an, muss ich sagen. Ja, ich meine, was willst du denn hören von so jemandem, der an dieser Stelle da sitzt? Ich meine, das ist halt nicht die Brexit-Party oder so, ne? Dass deren Antwort ist, so, ja, klar, gibt uns mal ein paar mehr Befugnisse, wir sollten hier dringend mal mehr machen, weil wir sind ja schon hier und deswegen lasst uns was tun. Ist ja eigentlich logisch, also das wundert mich nun gar nicht. Und im Nebensatz, ne, dann geht es um die Datenbank, wo die angesiedelt sein sollen, das können die Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten machen, solange sie den Zugriff auch aus dem Ausland ermöglichen. So könnten auch Flüge in die Vereinigten Staaten oder nach Australien wieder möglich werden. Also er sagt uns durch die Blume, dass er die Daten dann auch gerne bitte nach Amerika verkaufen möchte und nach Australien und was weiß ich noch an wen. Am Ende noch an die Briten. Es wird Zeit, dass der Axel irgendwie in Pension geht, finde ich. Er hat sich's verdient. Willst du denn die Axt an den Axel setzen? Nee, keine Gewalt. Pension, habe ich gesagt. Also wenn da wirklich so ein Immunitätsnachweis für Restaurantbesuch oder sowas gefordert wird, ist das schon ein sehr hartes System. Wenn wir einfach mal die App-Systeme von Singapur und China vergleichen, beides ja relativ autoritäre Staaten, China noch ein bisschen mehr. Ja, in Singapur ist es so, man muss die App haben und man muss sich mit seiner Identity-Nummer registrieren, aber es wird nur registriert, wenn man da ist, mit dem Hintergedanken, sollte ein Fall auftreten, kann man die Infektionskette nachverfolgen. Das kennen wir ja noch, darüber wird ja kaum noch geredet. In China ist es so, wenn du die App nicht hast, kommst du gar nicht rein und dann gibt es halt diese Positiv- und Negativ- Listen. Und das okay, jetzt wieder grün. Alles wieder. Ja, ich glaube, es geht wieder durch. Gut. Sind denn alle wieder da? Ich bin da. Sind wir wieder live? Wir sind wieder live. Okay, sehr gut. Also, hallo. Das Video, was gerade eingeblendet worden ist, was da drin vorgestellt wird, was etwas neuer ist wie die normalen Kameras, die das Gesicht ablesen können, Namen zuordnen kann, die Dinger, die die Kinder auf den Kopf tragen, die tun die Hirnströme messen. Und daran kann man feststellen, ob sich ein Kind während dem Unterricht konzentriert oder nicht. Und die App tut dann an den Gehirnströmen abmessen, eben ob das Kind sich wirklich konzentriert. Und wenn es sich nicht konzentriert, bekommen die Eltern eine Mitteilung und der Lehrer. Was schon ein bisschen, weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht. Ja, bitte. Ja. Also du darfst während dem Unterricht nicht mit deinem Geist was anderes machen, weil Gründe. Also ich finde das super. Wo ist das? Korea oder was? In China. Mhm. Nordkorea, ja, das, nee. Ja. Das ist China. Ja, ich muss sagen, das erscheint mir auch wenig sinnvoll, weil das sind ja unwillkürliche Reaktionen. Da wird eher nach den Leuten sortiert, die die höchste Konzentrationsfähigkeit haben oder halt ja autistisch veranlagt sind, würde ich sagen. Achso, ja, die Ärzte haben, oder einige Ärzte, sagen wir mal, angeblich so rund 100, wo ich gesehen habe, in der Liste waren auch Krankenschwestern dabei, schlagen angeblich Alarm wegen der vielen, vielen Fehlinformationen in Social Media. Ich muss sagen, dass ich das nicht ganz so sehe, da sind schon mal Leute unterschiedlicher Meinung. Und das mit den Fehlinformationen hält sich so ein bisschen in die Grenzen, finde ich jedenfalls, weil es ist ja auch alles ausdünnen und überall aufpassen an allen Stellen und bei YouTube ja nur noch WHO-konform gilt und so weiter. Aber diese Ärzte hier meinten trotzdem, sie müssten das nochmal anklagen und die Algorithmen mit den üblichen Vorwürfen belegen, nämlich dass sie eben nur, ja, dass sie nur Genehmes irgendwie vorschlagen würden und so weiter. Finde ich ein bisschen hergeholt und finde ich ehrlich gesagt 100 Leute auch nicht unbedingt überzeugend von der Anzahl her. Ja, also diese Infodemie, das ist ja eins zu eins aus dem WHO-Framework übernommen, wo da schon drin steht, okay, dass der Pandemie eine Infodemie folgen wird, die sich schneller ausbreiten wird als das Virus selbst, bla bla, genauso wie es hier in dem Text steht. Das ist einfach nur Teil dieser begleitenden WHO-Medienkampagne. Also finde ich jedenfalls nicht, zumindest lerne ich immer noch Dinge kennen, wo ich jetzt gedacht hätte, dass ich das vielleicht schon hätte kennenlernen müssen, wenn sie sich dann so schnell ausbreiten. Egal jetzt, ob wahr oder nicht. Ne? Ja, vor allem verstehe ich auch nicht, dass nicht ein bisschen gewertet wird. Also klar, es gibt verschiedene Theorien zu dem Virus. Da haben wir aber auf der einen Seite der Skala haben wir so Sachen wie, es kommt aus dem Wet-Food-Markt in Wuhan. Dann kommt ein bisschen extremer wäre, es kommt aus dem Labor in Wuhan. Und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir, ja, Bill Gates, George Soros, 5G. Ja, aber das macht irgendwie alles keinen Unterschied, ne? Also, wo die Herkunft ist, das macht keinen Unterschied für das, was passiert oder so, ne? Die Medien haben sich ja auch daran beteiligt, gerade auf der kleinen Seite des Spektrums. Sowas mit dem Wet Food Market habe ich ja aus den Medien. Mhm. Ne? Und dann zu behaupten, ja, aber alle anderen, die spekulieren, das sind Verschwörungstheoretiker, finde ich schon ganz schön bitter. Und dann die Leute halt noch zusammenzuschmeißen, weil du kannst ja keinen Artikel darüber lesen, in dem dann nicht auch die Worte Impfgegner stehen oder Reichsbürger oder sonst irgendwas. So werden diese ganzen Leute, die sich im Endeffekt Gedanken darüber machen, mit diesen Leuten, die glauben, dass Telefonstrahlen das Virus auslösen, in einen Topf geworfen. Das finde ich echt böse. Vor allem das Ding ist ja auch, dass du, wie soll ich sagen, wir sind ja kein Weltanschauungsstaat. Wenn jemand viel Pech hat beim Nachdenken, dann ist halt dieses viel Pech haben halt eigentlich immer noch in Form von Freiheit. Also das darf man da nicht außen vor lassen. Ja, noch sind Fantasie und ja im Prinzip auch Lügen, also meines Wissens nach nicht verboten oder so, ne? Oder propagandamäßig so Propaganda zu machen, das ist nicht verboten. Genau. Ja, im Gegenteil, es gibt ja sogar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass halt Meinungsäußerung auch abdeckt, wenn man Dinge sagt, die halt nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, und vor allem, wo fängt dann, wenn man das macht, wo die Grenze an, ne? Wie erkennt man denn das genau mit dem Postillon oder sowas, ob das da jetzt Lüge ist und was da ein Witz ist, ne? Das ist sowieso das Problem. Querfront in Stuttgart, Initiator von Querdenken-Demo, verbreitet Verschwörungstheorien und NS-Relativierung. Der Artikel warnt davor, dass in der breiten, also dass es einen breiten Radikalisierungsprozess in der Bevölkerung gibt. Ich frage mich gerade, wie das abgelaufen ist. Haben die den jetzt nach Corona gefragt und hat er NS relativiert oder wie läuft so ein Strich dann wohl ab? Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Der hat einen Tweet geteilt, wo Bill Gates mit einer Swastika im Hintergrund dargestellt wird, die aus Spritzen zum Impfen gemacht ist. Okay, ja, auch kein schönes Bild. Ja. Das finde ich auch auf jeden Fall richtig bescheuert. Ja. Und also wenn du runterscrollst, also gibt es das Bild sogar. Also vielleicht dürfen wir das sogar angucken. Ja, genau. You must wear a Bluetooth Armband to prove you received the COVID-19 vaccination. Genau. Alle sind frei. Selbst wenn die Regierung, selbst wenn die Politik diese... Kommt alle herbei. Einschränkungen wieder zurücktreten sollte und sie gehen 2-3 Schritte zurück, dann machen die das nur, um Anlauf zu nehmen, um vielleicht in den nächsten Jahren dann mit diesem großen Anlauf den Sprung zu schaffen, das umzusetzen, was sie jetzt nicht geschafft haben. Wagt es die Politik, uns die Freiheit unserer Bürgerrechte zu berauben? Ihr gehört zur Elite in diesem Land, die klar macht, wir verteidigen unsere Demokratie. Wahnsinn und keine Konsequenzen. Niemand schreibt in den Medien darüber. Keiner in der Politik regt sich auf. Versteht, hier ist etwas faul im Land und das schon seit gestern. Ist einfach nicht normal. Das hat putschartige Gesichtszüge. Lasst euch das nicht gefallen. Wenn es eine Querfront gibt in Deutschland, dann... Wollte die totale Demo. Was? Bin ich jetzt schon wieder raus, oder was? Das ist doch nicht wahr. Ja, scheinbar bei YouTube, aber es ist eigentlich noch alles grün. Okay. Nee, ich glaube, es waren Einzelne bei YouTube, die das Problem hatten. Soweit. Bei mir dreht es sich auch gerade. Refresh mal. Also im Studio eigentlich. Ach so. Zauberhaft. Nee, es läuft. Also auch bei mir im Dings scheint alles gut zu sein. Wir sind ein wenig gestresst vom... eben passierten, deswegen sind wir ein bisschen durcheinander. Lass ihn noch mal ein bisschen schreien. Ich muss ihn genau annehmen. Dann sitzt die im Bundestag von links bis rechts. Das ist die Querfront. Geld regiert die Welt durch Teile und Herrsche. Wir werden gespalten in die, die nur Fernsehen gucken, Radio hören und Zeitung lesen und die, die im Internet unterwegs sind, geht raus zu euren Freunden, zu euren Bekannten und unterhaltet euch mit denen, dass sie kapieren, was hier los ist. Ich rede leiser. Die euch sagen, okay. Ihr werdet Verschwörung. Ganz zusammengeschnitten. Theoretiker sagt ihnen, das ist ein von der CIA kreierter Begriff. Warum verwendest du einen von der CIA kreierten Begriff, mein lieber Freund? Er hat nicht der wie hieß der nochmal? Karl Popper? Dankeschön. Hat nicht der Karl Popper den Begriff der Verschwörungstheorie geprägt? War der nicht bei der CIA? Weißt du das? Oh, das wäre eigentlich, würde ich es ihn als Person noch mehr interessant machen. Wäre mir aber neu, Ebel. Da müsstest du mir sagen, wo das herkommt. Nee, ich müsste nachgucken. Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Aber ich lese mal das Buch wieder. Ich dachte, dass der da irgendwo herkommt. Die Affen sind frei. Ja, aber das Ding ist so verquer das auch wirken mag, wie ich ja vorhin schon meinte, Weltanschauungsstaat, du musst halt auch den Unfug erlauben. Sonst ja, nee, ich habe ja nichts dagegen, dass sie den sagen, aber ich will drüber lachen dürfen. Ja, das stimmt. Also ich weiß ja nicht, wie diese Bilder, die man gerade gesehen hat, die haben ja wohl auch einen gewissen Abstand eingehalten bei der Demo und so. Und deswegen würde ich das jetzt alles gar nicht da so verurteilen. Da habe ich in den letzten Tagen hier ganz andere Menschen an Massen gesehen, wo überhaupt gar kein Abstand gehalten wurde. Also warum man sich dann da einerseits so drüber aufregt, halt mit dem vorgeschobenen nicht, das sind nicht bestimmt Verschwörungstheoretiker, sondern noch mit dem Hammer, oh Gott, die gefährden sich und andere. Ja, naja. Naja, da werden sicher auch ein paar Leute mit hier Miracle-Dingsbums-Präparat rumlaufen und kolodialem Silber und Chemtrails und ich meine, ja klar, es ist eine Gefahr, dass ich jemanden. Solange die sich ja nicht auf die Bühne stellen und sagen, hier, kauft bei mir das und das, das wird ja wohl nicht passiert sein. Nee, das nicht, aber ja. Nahrungsergänzungsmittel. Ja, die Bischöfe, wo man immer dachte, ab Bischof aufwärts geht das erstmal los mit der Beteiligung an Verschwörungstheorien. Die machen jetzt angeblich warnen die davor, dass man die Verschwörungstheorie der neuen Weltordnung oder Weltregierung weiterspinnt oder so. Nee, ganz klar, die sind darauf reingefallen und spinnen das selber weiter, so Entschuldigung. Also die erzählen rum, dass jetzt hier sich eine Weltregierung gründen oder bilden würde, aus dem Ganzen ein bisschen vorsichtig sein und so. Dabei dachten wir immer, sie sind dabei, ne? Ja, es ist eigentlich beides richtig, was du gerade gesagt hast. Es gibt welche, die daran glauben und andere, okay, die es kritisieren, ja. Ja, stimmt. Hier gab es diesen schönen Spruch, ich finde das einfach so wundervoll. Hier genau, schrieb etwa der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer heißt er, auf Facebook, er sei einfach nur fassungslos, aus seinem Namen der Kirchenchristen verbreitet wurde. Krude Verschwörungstheorien ohne Fakten und Belege, ja, genau. Ja gut, muss man in seiner Rede auch Fakten und Belege bringen, ne? Aber es gibt da entsprechende Aussagen, zumindest von manchen Leuten, die das gerne hätten. Ja, die muss widersprochen werden, mit Jesus Christus, ohne Fakten und Belege. Kritiker würden behaupten, dass das der Job der Kirche ist, ohne Fakten und Belege irgendwelchen Kram zu verbreiten, aber gut. Und hat also das schon... Opus D ist jetzt in den Infokrieg eingestiegen, oder was? Ja, bestimmt. Ja, genau. Das ist also Infokrieg 5D. Wahrscheinlich werden die sich demnächst mit Benedikt, dem Abgedankten, irgendwie in Avignon verschanzen. Okay, aber Kreuzzüge wann? Kreuzzüge wann? Nee, ja, die Herrschaften, die also, da eine neue Weltordnung kritisiert haben, haben auch den Franziskus kritisiert. Obwohl, ja, Benedikt hast du gesagt. Naja, mit ja, dem Benedikt, das machen, die ja. Werden sich dann unter Benedikt als Gegenpapst praktisch die. Stand das bei Amazon oder was? Die Ideen kritisiert haben, haben wir den Unternehmen kritisiert. Genau. Leute, die mochten auch. Ja. Mhm. Ja, genau. Das ist hier der Herr Homburg, Professor in Hannover an der Universität, und der unterrichtet irgendwas mit Finanzkram, öffentliche Finanzen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und er war hier auch vor 2 Wochen, glaube ich, bei einer Demonstration gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen, hat da auch gemeint, das wäre alles nicht nötig gewesen und so weiter und so fort. Habe ich bei Facebook auf jeden Fall gesehen, verschiedene Videos davon. Und hier spricht er jetzt größtenteils darüber, über diese Faktenchecks von Korrektiv und so, die jetzt quasi unter irgendwelche Aussagen von ihm halt schreiben dürfen, dass die falsch wären, und die Sachen, auf die sich dann da berufen wird, sind halt eben, ja, im Endeffekt halt Leute, die das halt anders sehen. Also das könnte man nicht drehen, wie herum man will. Man könnte auch unter deren Kram drunter schreiben, dass es falsch ist, weil hier Herr Homburg was anderes sagt. Ne? Also klar, er ist jetzt hier kein Mediziner oder Virologe oder so, aber einfach nur diesen Verweis auf Aussagen von irgendwem, um jetzt zu beweisen, dass irgendwas nicht stimmen würde, ist natürlich relativ fragwürdig, sage ich jetzt mal. Und das ist auch eigentlich das, worauf ich hinaus will. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was da jetzt wirklich dran ist an diesen Sachen. Er fetzt sich da auf jeden Fall ziemlich stark mit den Leuten jetzt, also argumentativ halt mit Zahlen, wobei er aber natürlich wieder nicht weiß, ob das dann wirklich, ja, ob da nicht Dinge halt nicht wahrgenommen werden oder nicht, ja, unter den Teppich fallen halt, die da auch wichtig wären, zumal ich, ja, also er ist halt auch einer Vertreter von der Theorie, dass man, wenn halt mehr Leute sich infizieren, dass man einfach nur mehr Immunität hat. Aber da gibt es dann auch wieder andere Leute, die dann meinen, dass das mit der Virenmasse dann eher dazu führt, dass die Sachen dann nochmal mutieren und dass es dann mit der Immunität halt auch wieder Geschichte ist. Ja, aber auf jeden Fall die Geschichte mit irgendwelchen Faktenchecks finde ich bei solchen Sachen halt eben auf jeden Fall schwierig. Also. Absolut. Ja. Aber wenigstens hat man mal einen Namen von jemand, der irgendwie offensichtlich die Möglichkeit hat, da einzugreifen oder solche Löschaufträge zu formulieren. Ich hätte auch wieder was gelöscht bekommen letzte Woche. Da ging es darum, dass ich irgendwie die Rape Culture klein geredet habe oder so. Okay. Das haben sie nicht so gesagt, aber ich habe mir das Video nochmal angehört und habe mir gedacht, ja, da muss es wohl daran gelegen haben. Die Rape, also der die Rebkultur, so von Weinherstellung, die Rape-Culture. Ja, ungefähr. Oder? Ja. Ich finde ja, also das mit dem Feminismus-Kritikverbot wird jetzt langsam kommen, habe ich den Eindruck. Okay, wo gelöscht? Bei mir im Kanal. Bei mir ist keiner raus. Okay. Oh je. Was ich kommentiert habe, wo ich was oh kommentiert habe. Oh je, hoffentlich hören die sich unsere 3-Stunden-Streams nicht an, weil die zu lange sind. Ja, aus. Aber wir hören gehen wahrscheinlich auf jeden Wort, dass sie automatisiert finden oder so. Und hören dann rein. Guck mal, Top 8 Änderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Bam, bam, bam. Wir machen Clickbait. Jetzt auch vom Clickbait-Titel ja. für Bundestagsvideos. Aber die sind immer noch so frei und schreiben da unten so Copyright, Photo, Picture, Alliance, Bildagentur, online. Ja, also gut direkt im Thumbnail drauf verlinkt. Das heißt, wir zahlen Geld an irgendwelche Leute, damit die so ein dämliches Hate Speech-Bild hier machen. Super. Genau. Wenn wir da jetzt was von hören, würde ich mir die Grüne wünschen. Die Grüne? Die war nämlich gar nicht so schlecht. Und, ja. Und für die Leute, die das gerade nicht sehen, das S von Hate Speech ist so ein Paragraph-Ding. Mhm. Ja, auf dem Bild, wo wir gerade über Bildrechte gesprochen haben. Ja. Warum denn die Grüne? Also ich meine, ich habe die Grüne auch gehört. Ich fand das eigentlich gar nicht so doof, was sie gesagt hat. Genau, die hatte ein paar ganz gute Gegenargumente. Okay, ja gut, dann machen wir die. Will ich mich nicht querstellen. Ja, ich habe gedacht, wir machen eher was, wo unser Blut kocht. Aber kannst du auch gerne machen. Nee, jetzt mache ich die Grüne. Also. Können wir am Ende den CDU-Mann nochmal machen. Wir machen danach was, wo das Blut ja, kocht. Genau. Jetzt sich die steigt. Grünen, die Kollegin Tabea Häusner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ein Schnellschuss kurz vor der Bundestagswahl, unausgegoren und mit vielen handwerklichen Mängeln, bei denen von Anfang an Nachbesserungen notwendig waren. Aber statt aus Erfahrungen zu lernen und die angekündigte Evaluierung abzuwarten, geht das Durcheinander munter weiter und leider quietscht es auch bei den Nachbesserungen gewaltig. Das Gesetz hat zum Ziel, und das teilen wir, gegen Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken vorzugehen. Im Gesetzentwurf fallen nun aber Videosharing-Dienste aus dem Anwendungsbereich heraus, wenn sie ihren Hauptsitz nicht in Deutschland haben. Wer von das ist der doch eine interessante Information, oder? Kann, weiß, das ist doch eine interessante Information, oder? Dass Videodienste rausfallen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben? Sind dann alle YouTube-Videos doch nicht mehr löschbar, oder was? Oder brauchen die ja doch nicht mehr löschen? Fand ich doch ganz interessant eigentlich so den Punkt. Wahrscheinlich. Also ich denke da eher an TikTok, ehrlich gesagt. Ja, kann auch sein, dass das gemeint ist, aber gut, YouTube hat immerhin seinen Sitz in Irland. Ne? Vielleicht ist das dann nicht als Ausland gemeint. Und das andere Ding ist, sie sagt, dass das Gesetz von Anfang an Humbug war, weil es mangelhaft und fehlerhaft ist und dass man da sowieso nachbessern muss, wo ich ja mir denke, warum macht er nicht gleich was richtig? So. Ja, aber du weißt ja, welche Nachbesserungen da in deren Kopf herumspielen. Ja. Ich erinnere nur an Frau Künast, die sagte, das sind ja nur Sachen im strafrechtlichen Bereich, die da belangt werden. Ja, genau. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, dass sie das natürlich sagen kann, weil sie ja Oppositionspolitikerin ist und auch war in der Zeit, als gemacht wurde. Ne? Also das ist ja jetzt niemand von der Regierung, der das sagt, aber da gab es auf jeden Fall, ohne da jetzt was vorzugreifen von den anderen, falls wir uns noch einen anderen angucken, bei den Regierungsleuten war es auf jeden Fall ziemlich bescheuert, wenn sie jetzt irgendwie meinen, so ja, es ist gerade prima Gesetz und das Vorbild und aber wir müssen es jetzt ändern, weil ist halt noch nicht gut genug. Das Vorbild für Russland und Dubai. Ja, da sind sie sogar drauf eingegangen, auf die Sachen. Und wer keine Zensur will, soll auf thatsafespace.net gehen. Dankeschön. Das betrifft YouTube und noch absurder Facebook. Facebook fällt zwar unter das Gesetz, aber nicht die dort geteilten Bewegtbilder, die ja zentraler und besonders lukrativer Bestandteil des Angebotes sind. Diese verquere Lösung so, mussten Sie vornehmen, weil die AVMD-Richtlinie keinen Zweifel daran lässt, dass für diese Videosharing-Plattform das Herkunftslandprinzip anzuwenden ist. Viele weisen darauf hin, dass dies nach der E-Commerce-Richtlinie sowieso für alle sozialen Plattformen gelte. Und zudem ist gerade die Digital Service Act-Richtlinie in Arbeit. Auch die wird Auswirkungen auf die nationale Plattformregulierung haben. Die Vereinbarkeit mit EU-Recht ist das eine. Das Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund und Ländern das andere. Denn es entstehen Doppelstrukturen auf Ebene des Bundes und der Länder, die im Medienstaatsvertrag bereits Teile der AVMD-Richtlinie zur Plattformregulierung umsetzen. Auf Kompetenz. Ja, auf jeden Fall zu den Sachen, was Sie da gerade gesagt haben mit dem Europarecht. Ne? Das ist halt eben super witzig, weil das ja anfangs immer hieß, auf deutschem Boden, hier im deutschen Internet muss doch deutsches Recht gelten und deutsches Recht, deutsches Recht, deutsches Recht. Und jetzt müssen sie den Kreml ändern, weil sie gemerkt haben, ach scheiße, das funktioniert ja gar nicht, weil wir ja schon diese super tollen EU-Richtlinien haben, die irgend so ein Herkunftslandprinzip da enthalten. Ne? Also. Ja, aber finde ich dann doch ganz erhellend, mal zu sehen, was für ein Quatsch da alles berührt oder was für ein Quatsch da passiert, sozusagen, dass, dadurch, dass das Gesetz eben einen Berührungspunkt mit hat. Probleme habe ich von Anfang an hingewiesen, auch auf die langjährige Erfahrung der übrigens staatsfernorganisierten Landesmedienanstalten. Jetzt kann es passieren, dass ein strafrechtsrelevanter Inhalt bei vier verschiedenen Stellen Gegenstand eines Verfahrens wird, nämlich bei einer Einrichtung der regulierten Selbstregulierung, dem Bundesamt für Justiz, der Staatsanwaltschaft und der Kommission für Jugendmedienschutz, also der gemeinsamen Einrichtung der Landesmedienanstalten. Ja, ist so klasse, oder nicht? Ja, sag mal, haben das die Leute, die das alles so... Das Mindeste wäre einheitliche Standards. Ja, sag fertig. Ja, haben die Leute, die das alles so organisiert haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu verantworten? So, wo sind die Verantwortlichen, die das gemacht haben? Was passiert mit denen? Passiert mit denen nichts? Ja, die sagen ja im Prinzip, dass das alles richtig war. Ja, genau, richtig. Aber man muss natürlich so ein paar kleine Änderungen machen, weil nachher hält es eine Verfassungsprüfung nicht stand, weißt du? Oder mit Europarecht oder so. Können Leute zu viel dagegen klagen, das wird dann doof. Ja, aber weißt du, so die meisten von den Politikern, die regen sich drüber auf, dass sie öffentlich diffamiert werden und ausgelacht und halt runtergezogen, ne, und runtergemacht. Aber so, wofür soll ich sie denn bitte respektieren? So, ich meine, so, sie machen ihren Job richtig schlecht. Wenn das irgendjemand anders wäre, der einfach im Nachhinein dann sagt, oh ja, hab einen schlechten Job gemacht, upsi. So, ohne Verantwortung dafür zu übernehmen. So, einfach, okay, der wäre schon gefeuert. In jedem Betrieb. Wieso passiert das hier nicht? Ja, Angelika nicht, ich kann ja keiner feuern. Festzulegen und die Kooperation zu gewährleisten. Es entsteht noch ein zusätzliches Problem. Das Bundesamt für Justiz, das ja dem Bundesjustizministerium direkt unterstellt ist, soll Aufsichtsbefugnisse erhalten. Da sehe ich die verfassungsrechtlich gebotene Staatsferne bei der Regulierung publizistischer Inhalte gefährdet, und das darf nicht sein. Auch das noch, ne? An manchen Stellen haben Sie zwar zentrale Forderungen von uns aufgegriffen, wie das Putback-Verfahren, allerdings springen Sie auch hier zu kurz. Das vorgesehene Gegenvorstellungsverfahren sieht keinen Rechtsanspruch auf Wiederherstellung eines Inhalts vor, falls der unbegründet oder aufgrund missbräuchlicher Angaben entfernt wurde. Auch hier müssen Sie dringend nachbessern, um die Meinungsfreiheit zu sichern. Ja, das ist also so ein System. Mein Fazit. Das ist so ein System, das sie einbringen wollen, damit man sich automatisch praktisch da beschweren kann oder automatisch den Rechtsweg damit beantwortet oder so. Und dann auch das Recht erwirkt, dass das wieder eingestellt wird eigentlich. Ne? Und übrigens muss man die Meinungsfreiheit nicht beschützen, man muss sie leben. Und, ja, offensichtlich muss man die Leute beschützen. So Meinungsfreiheit, Einschränkungsgesetze schützen nicht die Meinungsfreiheit. Die schützen die Leute, die solche Gesetze machen. Ja, das ist also das NetzDG bleibt unausgegoren und Europa wie verfassungsrechtlich problematisch. Gönnen Sie Ihren Nachbesserungen doch noch weitere Nachbesserungen. Vielen Dank. Ja, finde ich, kann man hauptsächlich unterschreiben, bis auf den Satz, wo sie meinte, dass sie prinzipiell zustimmen. Hey, wie wär's, wenn wir keine Gesetze wirklich umsetzen oder sogar durch Geldstrafen erzwingen bei Netzwerken oder generell irgendwo, bis wir so das Gesetz ausgearbeitet haben, weißt du? So, das sieht aus wie so ein Amateurprogrammierer, der irgendwas hinschreibt und damit irgendwo das öffentlich macht und dann noch immer ständig dran rumhotfixt, aber trotzdem es irgendwo nicht aus der Beta rauskommt. Das ist auf jeden Fall kein AAA-Projekt. Jens Zimmermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Hass und Hetze, üble Beschimpfungen, Beschwerden, auf die kaum reagiert wird, eine Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die so niedrig ist, dass sie nicht mal von den Netzwerken dem Deutschen Bundestag verraten wird. Das war der Zustand, den wir hatten, bevor das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Das ist wichtig, diese Situation heute und hier noch mal in Erinnerung zu rufen, weil da kommen wir her. Und deswegen können wir ganz klar sagen, dass mit der Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sich hier was verändert hat. Ich will das mal sagen. Allein was ist denn die Spaltung der Gesellschaft hat sich dazu genommen? Ne? Naja, ich meine, die beschweren sich doch die ganze Zeit darüber, dass sich nichts geändert hat, dass sie immer noch so viel machen müssen, dass irgendwelche rechten Anschläge gewesen sind und sonst wie was. Ne? Also ich meine, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Diese Herleitung verstehe ich überhaupt gar nicht. Müssen wir davon ausgehen, was sich geändert hat. Ja, überhaupt nichts hat sich geändert. Vor allen Dingen auch eure ganzen, ja, es ist jetzt vielleicht auch nicht schlechter geworden unbedingt, aber es liegt natürlich auch daran, weil das halt überhaupt nicht verwendet wird. Ne? Das war ja auch das Teil. Die hatten ja irgendwie gemeint, sie bräuchten, was war es, 50.000 Leute oder so im Justizministerium, um sich mit den ganzen Beschwerden zu kümmern. Und hinterher hatten sie irgendwie 1.000 und noch was Beschwerden da irgendwie nur gekriegt, überhaupt, über das ganze Jahr hinweg, nach der ersten Einschätzung da, oder nach dem ersten Fazit nach einem Jahr. Und ich meine, ja, also das ist gar nichts, was es gebracht hat. Eine, die massive Aufstockung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den betroffenen Netzwerken ist ein Erfolg. Die waren vorher nämlich nicht da, weil das sind Kostenfaktoren für diese Unternehmen und deswegen haben die auch alles dafür getan, das zu verhindern. Alleine das ist ein Erfolg, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, meine Damen und Herren. Ja, nee, Twitter und Facebook haben vorher nie moderiert. Es gab auch keine Regeln. Das war der Wilde Westen, wer als erster geschossen hat, war der Sieger und ansonsten Recht des Stärkeren. Man hat sich dann einfach geprügelt, ob der Post da stehen bleiben darf. Dann ja, jetzt kannst du ja wirklich durch das NetzDG, dadurch, dass das einfach durchgepusht wurde, kannst du alle Vorteile, die jetzt passieren, die schon vorher da waren, kannst du auf NetzDG schreiben und alle Nachteile kannst du sagen, wir brauchen ein besseres NetzDG. Das ist total dämlich. Das ist wie aus den Simpsons mit dem Stein, weißt du, der Bären fernhält. So. Ja, das ist, der hält Tiger fern, nicht Bären. Ach verdammt, tut mir leid, ja. Glatten Fehler gemacht. Einmal mit ich überhaupt. Ja. Ich beantrage die Löschung dieses Streams. Nein. Diesem Gesetz damals einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben ein neues Feld begangen, das einfach, wo wir alle gesagt haben, da ist es notwendig, was zu machen. Deswegen haben wir damals auch zugesagt, wir machen eine Evaluation, weil, wenn man so ein neues Feld betritt, klar ist, dass nicht sofort alles funktionieren wird. Aber ich will auch ganz klar sagen, viele der Befürchtungen, die damals hier genannt wurden, sind in dieser Form nicht eingetreten. Das sehen wir auch über die die Transparenzberichte, die von den Netzwerken veröffentlicht werden. Aber gleichzeitig, weil wir gesagt haben, wir nehmen die Erkenntnisse und die Rückmeldungen auf, behandeln wir jetzt die Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Es geht darum, die Beschwerdeprozesse einfacher zu gestalten, wo wir ganz klar sagen, das ist notwendig. Wir brauchen die Möglichkeit, auch gegen vermeintlich falsche Entscheidungen Einspruch einlegen zu können, dass Inhalte auch wieder zurückgestellt werden. Und wir das brauchen auch, ja auch die Möglichkeiten. Das gibt es ja auch noch nicht. Das hat man sich für später aufgehoben. Fürs Verbessern. Zare, Mann. Vor allen Dingen, das ist genau auch so ein Ding, was sie von Anfang an gesagt haben, dass das fehlt. Und ja, man hat es dann trotzdem durchgeboxt und meint jetzt irgendwie, ja, wir haben uns ja direkt um alles gekümmert, was irgendwie wichtig war. Aber überleg mal, wie damals die Zustände waren. Ja, wie gesagt, hier wird dir ein essentieller Teil von einem Produkt rausgeschnitten und als DLC verkauft. So. Nein, das ist diese typische Salami-Technik dieser Kryptokommunisten, die an Schritt für Schritt die Freiheit untergraben wollen. Salami-Technik. Nee, das haben wir doch vorhin gehört. Zwei Schritte zurück und dann mit Vollgas einen Sprung nach vorne. Genau. Sind eigentlich zwei Hufeisen zurück. Pferdeschritte. Genau. Der juristischen Beschwerde, der Klagen, der Zustellung, dass die weiter verbessert werden. Das sind alles Dinge, die in das Gesetz aufgenommen werden. Und ich will auch sagen, überall, wo wir international unterwegs sind und über dieses Problem von Hass und Hetze im Internet reden, werde ich auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesprochen, weil viele sagen, Deutschland ist diesen entscheidenden Schritt vorausgegangen. Deutschland hat gesagt, wir schauen nicht länger zu, was diese Netzwerke machen, vor allem, was sie nicht machen. Das ist doch auch ein Stolz drauf, dass das überall kopiert wird, oder was? Das ist international. Den Spruch gehört, das war mein Lieblingsspruch. Habt ihr ihn gehört? Nee, was? Wir sind stolz darauf, wir schauen nicht mehr länger zu, was diese Netzwerke machen, vor allem, was sie nicht machen. Super Spruch. Ich kann mir das schon vorstellen, dass im Ausland die ganzen Leute darauf angesprochen worden, ey, ihr mit eurem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das wird doch kopiert sein. Ihr habt die der Bevölkerung irre. Verkauft bekommen. Ja. Warum protestieren die nicht dagegen? Wie habt ihr das verkauft? So, ja, naja, ich meine, diverse Leute haben sich ja einen Vorbild dran genommen, wo die das einfach machen oder die da überhaupt das Verkaufen brauchen, wo die dann einfach nur sagen, so ja, wir kümmern uns hier um die staatszersetzenden Einflüsse aus Amerika und sonst woher und ja, machen das einfach. Oder hier wird der Prophet beleidigt, das ist ja ganz schlimm und deswegen müssen wir jetzt unbedingt hier unser nationales Recht jetzt bei Facebook durchsetzen, weil es kann ja nicht sein, dass Facebook sich da nicht dran hält an unser nationales Recht. Also unser nationales Recht, hallo? Na, das ja, ist genau das Ding halt. Ich möchte nur gern daran erinnern, dass alle sozialen Netzwerke seit Anbeginn der Zeit mit Filtern, Blockfunktionen und ähnlichen Privateinstellungen zu tun haben. Und du kannst es dir einstellen, wie du willst. Das Ding ist nur, wenn du dich dann so zu hart von der ganzen Welt isolierst in deinem sozialen Netzwerk und nur allein mit der Familie bist, kannst du ja gern so nutzen. Weißt du, aber dann ist es nicht so, dass du sagen kannst, ich bin hier im Internet mit anderen Leuten unterwegs, voll cool. Wenn du das machst, dann kannst du dich nicht irgendwo durch das ganze Internet blocken. Aber die Leute selbst sind immer bessere Zensoren, als der Staat es ist, wenn überhaupt. Ja, es ist richtig. Es gibt auch Länder, die nutzen unser Gesetz als Feigenblatt. Aber glauben Sie nicht, meine Damen und Herren, dass dann in autoritären Staaten Maßnahmen nicht gemacht worden wäre, wenn wir nicht gegen Hass und Hetze vorgehen würden? Das geil, ja. Oder? Für eins musst du dich schon entscheiden, Jens. Ja. Entweder du bist stolz, dass die Leute das nachmachen, oder sie machen es gar nicht nach und hätten das sowieso gemacht. Aber beides, Ja, ist cool, ne? Ja, glauben Sie mal nicht, dass sie das nicht sowieso machen würden, weil wir ihnen so tolle Ideen gegeben haben. Ich meine, wir gehen ja jetzt hier nur gegen Hass und Hetze vor. Die machen ja was anderes. Geht auf jeden Fall nach der Rede in die Bundestagskantine und wird dort den Kuchen essen und behalten. Ja, aber Moment, ist das dieselbe Argumentstruktur, die er dann den Leuten, die im Internet Hass und Hetze verbreiten, einfach schon als Strohmann-Argument drüber zieht. Aber er macht es gerade unironisch. Die Argumentation für diese ganzen Zensurgesetze ist doch zu sagen, nee, das ist halt eben hier kein Humor, das ist keine Meinungsfreiheit, das muss Verantwortung nach sich ziehen. Und jetzt, wo es heißt, ja okay, hier als Verantwortung, in deiner Verantwortung steht halt, du hast das Gesetz befürwortet, das wurde jetzt einfach kopiert und da umgesetzt von autoritären Regimen, das ist Kacke, da kannst du doch nicht irgendwo jetzt sagen, ja, das war nicht so gemeint oder wir haben es anders gemeint. Ja, wollen kannst du doch nicht sagen, das wäre nicht für autoritäre Regime geeignet. Ja, genau, ja, hättest du es dran geschrieben, wäre das klarer gewesen. So China, do not steal. Russia, do not steal. Das ja, genau. Ja. Original Content. Do not ja, oder auch ja, nächste genau. Regierung, do not steal. Ne? Was weiß man denn, wer rankommt und wie die das dann auslegen und damit umgehen? Ne? Denn gibt man damit Instrumente an die Hand, ja, die sie sich halt auch selber stricken können, aber man braucht schon eine Mehrheit. Wir hätten das doch sowieso gemacht. Das war ja, vor allem wurde darüber schon diskutiert. Diese Kritik, die er gerade da erwähnt hat und zur Seite geworfen hat, die wurde diskutiert. Und wo war die ja, nicht im Bundestag. Also ich höre das jetzt zum ersten Mal im Bundestag, dass sie das mal ansprechen. Bisher haben sie nur gesagt, ja, unser Gesetz ist Vorbild, Punkt. Ja, okay, ja, im Bundestag generell, das hat die Runde gemacht, okay? Die Kritik, sich damit auch zu überlegen, ist auch total einfach, weißt du? So, aber meine Güte, das kann doch wirklich nicht angehen, dass er keine irgendwo Maß an Verantwortung übernimmt für das, was hier abgeht. Junge. Heiko Maas an Verantwortung? SPD? Wieso denn? Das ist auch in meinen Augen ein Trugschluss. Und deshalb wird das Netzwerkdurchsetzungsgesetz weiterhin ein Balanceakt bleiben. Das ist uns klar. Aber wir werden es mit diesem Gesetz weiter verbessern und werden ein klares Signal gegen Hass und Hetze im Internet damit setzen. Herzlichen Dank. Hast du jetzt? Die Ministerin hat mir noch den Kamm geschwollen etwas und der letzte Typ da von der CDU auch. Ja, der letzte Typ von der CDU war auch schlimm. Aber hier Herr Müller war auch furchtbar, will ich das nur mal sagen, auch wenn wir jetzt nicht anhören. Mach okay. Mal nochmal Herrn Hoffmann, den kennen wir ja schon, unser alter Bekannter. Hoffi, alter Kollege. Fraktion der CDU-CSU. Danke, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Zimmermann, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mal skizziert haben, wo wir mal standen vor dieser Debatte und wo wir heute sind. Weil, und da will ich vielleicht mal bei der Fundamentalkritik anfangen, wie sie von der AfD kommt und auch in Teilen von der FDP. Diesen ganzen Kritikern ist ja eines gemeinsam. Niemand von Ihnen hat ein taugliches Mittel, wie wir diesen Auswüchsen in der digitalen Welt tatsächlich und effektiv. Ja, das finde ich schon krass. Er hat doch jetzt aus zwei Gruppen irgendwelche Kritiker zusammengefasst und gemeint, die hätten etwas gemeinsam. Was ist das da für eine, ja, im Prinzip rassistische Zusammenfassung? Finde ich ganz komisch. Ja, und auch, dass sie es natürlich wieder direkt so framen, dass es ja auf jeden Fall notwendig ist, was sie sich da überlegt haben. Und alle Leute, die was dagegen haben, die bieten einfach nichts an, wie man es machen kann. Wo man sagen muss, nee, wir brauchen den Scheiß nicht. Die Leute können sich das selber überlegen, wo sie sich da beteiligen wollen, an welchen Diskussionen und mit welchen Leuten und so weiter. Und weil so wenn man jemanden verantwortlich macht, dann eben denjenigen, der es auch geschrieben hat oder so, nicht die Plattform immer. Das ist ja diese Verschiebung, die auch nicht in Ordnung ist. Ja gut, das wollen sie ja auch jetzt mit diesen Meldepflichten und so. Und außerdem habe ich als Opposition auch Kritik eingebracht, dass wir die Menschen chippen könnten, um sie mit Hormonen zu behandeln, damit weniger Hate Speech reinkommt ins Internet. Das habe ich. Flow. Und also, dass der Herr Hoffmann das hier nicht zu Wort nimmt, also chippen, also damit wird man es auch unter Kontrolle bekommen. Begegnen kann. Und die Diskussion hat ja auch eine gewisse Chronologie. Und da muss man ja mal ehrlicherweise sagen, dass bei objektiver Betrachtung niemand bestreiten kann, dass wir erstens Regeln im Netz brauchen. Es gibt doch Regeln im Netz. Ah! Wir haben Gesetze, die gelten doch da auch, Herr Gott. Ja, und natürlich auch die Regeln von den Netzwerken selber, aber die fanden sie auch schlimm. Das war der Herr Müller, glaube ich, der sich da so drüber aufgeregt hatte, über die über die Regeln von den Netzwerken selber, weil das ist natürlich ganz, ganz furchtbar. Ja, aber es stimmt schon, dass Abel auch sagt, es geht ja darum, die Leute unter Kontrolle zu halten. Und das an sich ist schon ein ganz komisches Vorhaben, Unterfangen. Und dass diese Regeln durchgesetzt werden müssen. Bei objektiver Betrachtung wird niemand bestreiten, dass wir gerade im Netz Besonderheiten haben. Falschbehauptungen, Beleidigungen, Verleumdungen verbreiten sich rasend schnell. Ja, und? Das ist die Besonderheit, ja. Weißt du was? Weißt du was? Der Buchdruck, der Buchdruck ist das Problem. Wir brauchen ein Buchdruck-Durchsetzungsgesetz. Ich finde es sehr schön, Herr Hoffmann ist an der Regierung. Außerdem wäre ich froh, wenn sich meine Sachen mal rasend schnell verbreiten würden. Und er wünscht sich keine Opposition, aber wenn Freiheit überhaupt irgendwas bedeutet, dann ist es ein Wettbewerb der Eliten aufrechtzuerhalten und Opposition zu schützen. Alles andere ist. Ja, das war alles Fake News. Weil für jeden jeder, der in der Opposition ist und was sagt, der wird aus der Sicht des Herrschenden natürlich böse Wörter verwenden und Hetze betreiben. Also ich, keine Ahnung. Also, nee. So nicht. Und das ist eben der erhebliche Unterschied. Binnen Stunden, Tagen sind solche Informationen, Mobbing und dergleichen unrückholbar in der digitalen Welt. Und ich habe bei früheren Reden habe ich Fälle dargestellt. Er hat dann ein Recht auf Löschung eingereicht. Menschen, die in den Suizid getrieben werden, weil Informationen nicht mehr zurückgeholt werden können. Und auch dort keinerlei Lösung. Wofür die Leute auch Angst haben, gerade die Etablierten, ist, dass das Internet wieder aus den Städten kleine Dörfer macht. Weil wenn du dich in einem Dorf richtig übel daneben benimmst, dann wissen das irgendwie alle Leute in den Straßen, dass du dich daneben benommen hast. In der Stadt kann dein Ruf dir völlig egal sein. Und genauso ist es auch ein bisschen mit der Politik und mit den Journalisten. Die haben manchmal auch löchrige Gedächtnisse. Und das Internet bringt irgendwie sozusagen den Ruf, dass Menschen einen Ruf haben, wie in einem kleinen Dorf, das bringt es zurück. Und das macht vielen Menschen, die in vielen großen Städten leben, große Angst, dass sie sich nicht mehr wie die Axt im Walde aufführen können, sondern dass sie jetzt wieder einen Ruf haben. Deswegen, Mobbing, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur Ruf. Vor allem hat man auch rausgefunden, dass Leute, die nicht anonym auftreten, eben wenn sie sich einen Namen machen können, ja, dann werden sie auch unter Umständen viel aggressiver im Internet irgendwas schreiben. Weißt du, weil wenn die einen Namen für sich aufbauen können, weißt du? Wenn du anonym bist, dann ist es so, okay, ja gut, du musst schauen, was du sagst. Natürlich kannst du dich da auch total daneben benehmen, aber dann bist du genauso viel wert wie der Typ neben dir oder unter dir. Niemand wird dich wiedererkennen. So. Dann haben die nicht vor einer Weile ein Recht auf Löschung eingeführt oder gibt das nur für Promis? Nee, das war EU-weit. Ne? Setzungsgesetz ist das Recht auf Löschung, aber auf alle Leute ausgeweitet. Der Staat hat das Recht, dich zu löschen, fertig. Setzungshinweise von Ihnen. Und wir alle haben ja einen Lernprozess durchgemacht. Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, dass die Phalanx des Widerstands. Das würde ich auch nicht so sehen. Meistens redet ihr immer auf den gleichen Kram so ziemlich. Klar, ihr geht jetzt vielleicht auch hin und wieder mal auf einen neueren Kritikpunkt drauf ein, aber im Großen und Ganzen habt ihr ja nichts geändert an eurer Rhetorik. Und das merkt man auch schon daran, dass ihr jetzt behauptet auch noch, ihr hättet irgendwelche Probleme gelöst, die ihr irgendwann mal lösen wolltet. Einfach nur, weil das jetzt passt. Irgendwie so, wir haben ja gesehen, so den Zustand, den wir damals hatten, der genau dem Zustand von heute entspricht. Also. Verstandes gegen das NetzDG am Anfang ja noch viel breiter war. Und wir haben uns das in der Tat nicht leicht gemacht, weil wir von Anfang an gesagt haben, das wird eine Gratwanderung und es geht hier um Abwägung der Meinungsfreiheit mit dem Bedürfnis der Sicherheit von anderen Usern. Nein, es geht um Machterhalt der Etablierten in Medien und Politik. Darum geht es. Mehr macht ihr nicht. Es geht immer um Sicherheit bei der CDU. Ja, das ist nicht lockernd. Ne? Sichern. Ich meine, nur was hat das mit Sicherheit zu tun? Eins von den Beispielen, was er eben gebracht hat, mit Beleidigung irgendwie. Was hat das mit Sicherheit von den Leuten zu tun, ob sie beleidigt werden? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Na, du hast ja gehört, die werden in Selbstmord getrieben durch das die Dinge. Das ist aber digitale Gewalt, ne? Hahaha, how is cyberbullying even real? Just close your eyes, nigga. Shut off the computer. Go outside. Haha. Ja, das ist genau das. Und deswegen haben wir auch dieses Instrument der Evaluierung etabliert und auch das nicht leicht gemacht. Verschiedene Anhörungen, wo aber dann, und das kommt mir in diesen Debatten auch immer zu wenig, verschiedene Anhörungen, wo dann aber tatsächlich bei einem Großteil der Sachverständigen, eigentlich fast bei all denjenigen, die da ernst zu nehmen sind, die Aussage kam, jawohl, das ist der richtige Schritt ohne ein Instrument wie das. Ja, wer sind denn diese Sachverständigen? Weil die ernst zu nehmen sind. Ja, ja, die Ernstzunehmenden kann ich ganz einfach erklären. Die Ernstzunehmenden sind die, die Alexander Hoffmann in seiner Meinung bestätigen. Das sind die, ja, das sowieso. Aber wer ist denn da auch als Sachverständiger unterwegs in solchen Sachen? Ja, die anderen sind wahrscheinlich auch die wieder keine Vorstellung haben, wie man das schlimme Problem beheben kann. Ne? Ja, die haben vielleicht auch keine Vorstellung, wo das Problem sein soll, ne? Professor Wolfgang Amadeus Antonio ist, glaube ich, das NetzDG versteht es nicht. Und das wäre mir schon wichtig, dass wir bei aller fundamentaler Kritik, die Sie üben können, irgendwann dann schon auch mal ehrlich gegenüber der Realität dastehen und sagen, ein Instrument dieser Art braucht es. Und Kollege Brandt, das ist doch in der Vergangenheit schon gebraucht. Ich mich melden soll, weil bei ehrlicher Betrachtung weiß doch auch die AfD gar nicht, wohin sie genau wollen. Die Mitglieder des Rechtsausschusses sind doch Zeuge ihrer Aussage gewesen, wo sie im Rechtsausschuss den Satz gesagt haben, auch die AfD ist nicht mehr für die Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dafür, dass sie heute einen Antrag stellen, wo genau das wieder drinsteht. Herr Hoffmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, ich habe fast damit gerechnet, Herr Präsident, sehr gerne. Bitte sehr, Herr Brandt. Gerechnet. Sie haben die Zwischenfrage sozusagen provoziert. Aber das kann man natürlich jetzt nur, Sie haben immer hingeguckt, Sie dachten, wann kommt sie endlich, die Zwischenfrage. Jetzt ist sie da. Redet. Herr Kollege, wenn Sie meine Rede aufmerksam gelauscht haben, ich gehe davon aus, Sie saßen ja, glaube ich, sogar in der ersten Reihe und akustisch verständlich kam ich auch rüber, habe ich die Drucksache 16919 ausdrücklich erwähnt. Und wie Sie genau wissen, Sie kennen die Drucksache wahrscheinlich auswendig, genau da ist der Änderungsantrag drin, den wir als AfD selber zu unserem Gesetzentwurf gestellt haben, weil wir, und das zeichnet die AfD aus, meine Damen und Herren, durchaus lernfähig sind. Der Gesetzentwurf, wenn ich mich recht erinnere, unser Gesetzentwurf auf Abschaffung auf der Drucksache, nageln Sie mich nicht fest, ich habe nicht jede 19/81, glaube ich. Nageln Sie mich nicht fest. Ich glaube, es ist die Drucksache 19/81, gefolgt dann von der Drucksache 19/200 irgendwas von der FDP, die wieder hinterher hechelte. Da stand drin, Netzwerkdurchsetzungsgesetz abschaffen. Und dann sind wir nochmal in uns gegangen, haben natürlich auch mit Sachverständigen gesprochen. Transparente Beschreibung. Und haben alles auf uns wirken lassen und kamen tatsächlich zu der Überzeugung, dass, und jetzt kommt, hören Sie zu, das NetzwerkDG in Teilen, nämlich die Teile, die die Zustellungen regeln, dass es da durchaus sinnvoll ist. Und genau das habe ich in meiner Rede gerade auch so gesagt. Jetzt meine Zwischenfrage. Wollen Sie es nicht verstehen oder haben Sie es nicht verstanden? Kollege Brandner, das ist ja jetzt sehr deutlich geworden. Wenn wir ehrlich sind und Sie sich jetzt mit der Nennung von Drucksachen durchschwurbeln, die der Wortlaut... Ja, Hoffmann ist einfach geil. So ist auch der Richtige, der von Durchschwurbeln redet. Und wir haben im Ausschuss, das ist vorhin bejaht worden, von anwesenden Mitgliedern gesagt, die AfD ist nicht mehr für die Abschaffung. Wir alle, die wir in diesem Raum sind, haben doch vorhin der Rede von Herrn Brandner beiwohnen dürfen. Ich habe Verständnis, wenn nicht alle zuhören, Herr Kollege, aber ein Großteil wird es getan haben. Und auch dort haben Sie wieder von der Abschaffung gesprochen, wo ich ehrlicherweise davon ausgehen muss, dass Sie das ein Stück weit auch nur deswegen machen, um Ihre Klientel zu bedienen. Und worum es mir geht, schauen Sie doch einfach, dass Sie eine klare Linie bekommen und nicht heute so und morgen so. Sie tun sich schwer mit dem Thema, weil Sie inhaltlich, fundiert und sachlich leider nicht rankommen. Ich möchte am Ende meiner Rede noch mal den Blick schärfen für die sinnvollen Ergänzungen. Es ist vorhin schon angeklungen, auch die Frau Ministerin hat es skizziert, wir stärken die Meinungsfreiheit, weil wir nämlich die Rechtsstellung der Nutzer gegenüber den Netzwerken stärken wollen. Und auch das ist kein Zufall. Bedauerlicherweise müssen wir feststellen, dass gerade im Rahmen der Evaluierung deutlich geworden ist, dass sich die Netzwerke, ich sage es mal vorsichtig, an mancher Stelle einfach mehr Mühe geben könnten. Wir führen ein Gegenvorstellungsverfahren ein, ein Schlichtungsverfahren und einen Zustellungsbevollmächtigten für die Wiederherstellungsklage. Der war zum Beispiel erforderlich, weil man gemerkt hat, dass das Engagement der Plattformen im Zuge solcher Diskussionen eigentlich sehr zurückhaltend ist. Und genauso verhält es sich mit der Verbesserung. Ja, also diesen Anfall von Sätzen, der gerade gekommen ist, den kann ich ganz schnell zusammenfassen in: Wir haben gemerkt, dass den Netzwerken das eigentlich scheißegal ist. Wenn wir denen sagen, löscht mehr, dann löschen die mehr und dann beschweren sich irgendwelche Leute, dass zu viel gelöscht wird und jetzt müssen wir die natürlich irgendwie dazu zwingen, dass sie nicht im Zweifel einfach alles weglöschen. Ja, also, ja. Also im Klartext heißt es, unser Gesetz ist so gut, dass es niemand braucht. Klasse. Ja, es hat die letzten 30 Jahre keiner gebraucht. Ja, vor allen Dingen, es soll alles ganz klar sein und offensichtlich sein und so weiter und so fort und die sollen sich darum kümmern können, aber auf der anderen Seite brauchen wir dann 100.000 Stellen und weil wenn man nach dem Typen da redet oder geht vielmehr, dann kann das eigentliche Problem, was wir haben, das kann ja eigentlich nur sein, dass nicht genug Leute dahinter sitzen, die sich das Zeug angucken. Also was anderes fällt mir ja nicht ein, aber den Leuten geht es scheinbar nicht in ihre Birne rein, dass das Problem schon viel früher beginnt, dass vielleicht das ganze Einschätzung viel zu schwierig ist und ja auch schon für Gerichte schwer genug ist, irgendwelche Sachen teilweise, wie die jetzt eingeschätzt werden, ob das eine Beleidigung ist, ob das schon eine Verleumdung ist, was weiß ich nicht, was alles. Und das ist von Anfang an auch schon, da hat sich überhaupt nichts bewegt. Und jetzt kommen sie nur wieder mit, ja, wir müssen ja das Bewusstsein schärfen und wir müssen ja jetzt die dazu kriegen, dass sie dabei, gelinde gesagt, da noch viel zu wenig passiert und bla bla bla bla bla. Es ändert überhaupt nichts an der Problemlage. Ja, vielleicht ist es auch rechtlich irgendwie nicht ganz so beliebt bei den Betreibern oder so, da als Anzeigen da auftreten zu müssen. Also ich weiß es nicht genau. Es hat eventuell auch irgendwelche Folgen, die uns jetzt noch nicht so bewusst sind, ne? Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit von Meldewegen, wenn man bei der Lektüre von Plattformen feststellt, dass es dem Betreiber offensichtlich nur darum geht, möglichst keine Plattformen zu erhalten, dann merkt man, da läuft etwas falsch und man merkt, wie viel Macht und Einfluss ein Netzbetreiber hat. Und genau deshalb hat das NetzDG seine Daseinsberechtigung und ich freue mich, wenn wir es in den gemeinsamen Beratungen weiterentwickeln können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Oh, Plattformen, ey. Nee, echt nicht. Aha. Aha, spannend. Nicht von mir. Aha. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, es ist auch von Ebel, der ist gerade nicht da, ne? Oh. Dann gehe ich mal zum nächsten. Ja, ist kurz AFK. Okay, das war auch von Ebel. Grenzen des Sagbaren. Das wird, glaube ich, auch von Ebel. Missionsbeauftragter wart vor weiterer Eskalation. Das war, glaube ich, von mir. ASAP 1. Gleich. Da hatte ich schon einen Timestamp dazu. Nee, tut mir leid, der hat es nicht durchgeschafft. Den mussten wir nochmal sagen dann. Ach du meine Güte, Moment, ich guck mal gerade. Alter, der Republika-Stream dauert einfach zwei. Warten wir darauf. 5:30 bitte. 5 Minuten 30? Nein, 5 Stunden 30. 30. Ach so. Oh, guck mal, der Luca hammert auch gut cool. Morgen. Oh. Ja, der Luca war auch da. Der Luca hat ein Tool vorgestellt. Ich dachte, also um dem ganzen Kontext zu geben. Wer hat die Farben ausgesucht? Wer hat das Design gemacht? Das waren die Leute, die damals Command & Conquer programmiert haben. Ich glaube, die haben einfach das Studio aus dem ersten Command & Conquer hier gemietet. Und da ihren Scheiß gemacht. Also mich hat das sehr überrumpelt. Ich bin morgens an meinen Rechner, hab den angemacht und dachte, wie Republika. Und wirklich, das war so. Es war die Republika Remote. Ja, dieses Jahr halt Corona-bedingt virtuelle Republika. Und ich dachte so, um euch einen Eindruck zu geben, schauen wir uns ein paar Minuten von diesem Vortrag hier an. Hier geht's um Hass im Netz. Die Coronavirus-Pandemie als Agitationsfeld für Rechtsextremismus. Und die Vortragenden sind einmal von der Amadeo-Antonio-Stiftung, der Miro Dittrich und dann noch eine Dame von Bell Tower, was dasselbe ist wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber ja, wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, woran ich bei dem Farbthema übrigens denken musste, ist eine alte Pommesbude, wo man das Frittierfett nicht ausgetauscht hat. Ich muss an irgendeinen iranischen Fernsehsender oder sowas denken. Aktionsfeld für Rechtsextremismus. Laut. Unsagbar laut. Tja, Haltung ohne ihn. Aber ich glaube, es liegt am Soundmix der Republika und nicht jetzt an uns. Powered Alter. By Amadeo. Ja, herzlich Antonio. Willkommen zu unserem Republika-Talk. Oh mein Gott. Es ging ja um die Frage, wie uns der Coronavirus und die Pandemie in unserer Arbeit beschäftigt. Wir arbeiten bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, insofern beschäftigt er uns als Agitationsfeld für Rechtsextreme, vor allen Dingen im Internet und in sozialen Netzwerken, aber auch in der Gesamtgesellschaft. Ich glaube, er beschäftigt uns als Agitationsfeld, Punkt, würde ich sagen. Is the camera still running? Ich dachte, es könnte nicht farbverwirrter sein, aber dann kommt sie. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht gendern. They. Vielleicht. Vor allem, warum hat sie rote Haare und Problem Glasses? Educate yourself, Shitlord. Alter. Big Red, meine Güte. Und die Frage, was wir tun können. Ich bin Simone Raphael, ich bin hier zusammen mit Miro Dietrich. Wir werden ein bisschen was darüber erzählen, was wir sozusagen online beobachten, aber auch in der Gesellschaft und Erkenntnisse zusammentragen, was wir gemeinsam dagegen tun können, dass menschenfeindliche Positionen jetzt gerade wieder sehr an Raum gewinnen. Ich arbeite bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, wie gesagt. Wir sind eine Stiftung, die die Zivilgesellschaft unterstützt, die sich für Demokratie einsetzt. Das machen wir als fördernde Stiftung und auch in Projektarbeit, wie beispielsweise im digitalen Raum. Und da machen wir verschiedene Projekte, die sich beschäftigen mit Informationen, Desinformationen, Gegenstrategien zu Hate Speech, Stärkung einer digitalen Zivilgesellschaft, einer demokratischen oder auch Beobachtung und Monitoring. Wen das interessiert? Ja, Beobachtung und Monitoring. Man könnte es auch Verleumdung nennen. Man könnte es auch Narrative aus dem Arsch. Narrative aus dem Arsch ziehen, finde ich auch eine gute Beschreibung. Ja, und da haben wir direkt den Good Gaming-Dreck, bei dem wir uns letzte Woche ja ausgiebig ausgelassen haben. Allerdings. Hier, bitte besucht uns auf unserer Website, weil jetzt wollen wir gleich zu den Inhalten übergehen. Ja, wie sehen wir die Lage im Netz aktuell? Die Coronavirus-Pandemie zeichnet sich natürlich auch dort, hat deutlich ihre Spuren hinterlassen, wie in der Gesellschaft auch. Aber auch Neiddebatten. Also Lage im Netz, Zusammenhänge zwischen Coronavirus, Pandemie, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, Rassismus, vor allem gegen als asiatisch gelesene Menschen. Asiatisch gelesene Menschen, was? Aber auch Neiddebatten mit Rassismus, zum Beispiel gegen Geflüchtete, Muslim-Sternchen inne. Was tun? Beistand und Solidarität widersprechen. Ich glaube, asiatisch gelesene Menschen, das sind welche mit solchen Tattoos. Asiatisch gelesene Menschen, Alter. Das klingt so absolut rassistisch. Kannst du aufhören? Die sich im Urlaub so ein paar Schriftzeichen vorhin tätowiert haben. Oh. Ja, aber darum geht's doch, Opex. Das ist ja auch rassistisch, weil wenn du jeden Japaner als Asiaten liest, dann vertraust du ja nur auf Stereotypen. Guck mal die Augenform, guck mal die Hautfarbe und so. Das ist rassistisch. Wenn du jeden einfach asiatisch liest, der das vielleicht gar nicht will. Nee, aber halt, weißt du, so, ich verstehe halt nicht, wie das sein kann. Das ist doch nicht okay. Hat da keiner drüber gesehen und gesagt, das ist aber irgendwo komisch, ihr seid seltsam. So, oh, fuck. Was tun? Fragezeichen. Beistand und Solidarität widersprechen. Ja, das gleiche kannst du auch als Überschrift über diese komische Demo, wo wir uns gerade das Gedanken sind, Freiliedchen angehört haben. Kannst du das auch sagen? Ja, das ist, da steht buchstäblich In-Group-Out-Group-Preference aufbauen. Zu den eigenen Leuten Beistand und Solidarität zeigen, zu den Opfergruppen, die man da beschützen will, an sich verbindlich dranbinden, so. Und dann den Leuten widersprechen, die einem nicht gefallen. Ja, klasse. Und dann kommen Leute raus wie bei Not Your Shield, die einfach keinen Bock drauf haben, von irgendjemandem instrumentalisiert zu werden für politische Agenda. Aber dieses ganze Ding ist eine fette politische Agenda. Denen geht's nicht um Menschen, denen geht's um sich selbst. Was tun? Gruppenbezogener Beistand und Solidarität, gruppenbezogenes Widersprechen. Ja, ja aber wenn das mit Ihnen gemacht wird, dann ist das Hassrede. Ich fange so ein bisschen an mit den Phänomenen, die wir beobachten. Dann gehen wir ein bisschen ins Monitoring nochmal stärker rein und werden einen Überblick sozusagen über die Situation geben. Das, was man als erstes sagen muss, weil wir immer auf die Folgen gucken, also welche Folgen haben solche Entwicklungen in der Gesellschaft, ist die erste Folge, die man deutlich sehen kann, einen steigenden Rassismus, vor allen Dingen gegen Menschen, die als asiatisch gelesen werden, aber tatsächlich. Wo beobachtet ihr den? In Berlin-Mitte oder was? Also ich beobachte den überhaupt nicht. Also ich kann gar nicht lesen. Also ich glaube, die sehen ihn in den 563 Beiträgen zu dem Hashtag Ich bin kein Virus. 563 Beiträge. Steht da oben in dem Ausschnitt aus Twitter. Oder was ist das? Instagram? Ja, Instagram, das ist Instagram, ist ja. Ja, aber 563 Beiträge. Okay. Na gut. Da ist natürlich mit einem Tsunami aus Rassismus zu rechnen. Vor allem, das ist fucking Astroturfing. Du erstellst einen Hashtag, hast die Netzwerke, verbreitest den Hashtag in den Netzwerken, die du aufgebaut hast. Und da, bitteschön, schon hast du die Möglichkeit zu sagen, lass mal was auftreten. Dafür haben Leute Geld bezahlt. So Leute zahlen Geld für Republika, für solche Beiträge. Amadeo-Antonio-Stiftung bekommt Geld von Stiftung Demokratie Leben jedes fucking Jahr, Alter. Das kann doch nicht sein. Was machen die mit dem Geld? Klamotten kaufen bestimmt nicht, Alter. Beiträge machen auch nicht. Auch gegen alle möglichen anderen Gruppen, wie beispielsweise auch gegen italienische Menschen, irgendwie als der Ausbruch in Italien stark war. Das muss man... Ja, und woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt an dem Rassismus oder liegt das jetzt einfach daran, dass das Virus da ausbricht? Und die liegt das an Rassismus oder liegt es einfach an Dummheit? Ich will einfach nur erwähnen, gutes Standbild gerade. Ich will dir fressen. Muss man leider sagen, funktioniert auch völlig ohne rechtsextreme Mobilisierung dazu, weil es halt tatsächlich Rassismen in der Gesellschaft aber normalerweise braucht es doch immer ein Netzwerk von organisierten Rechtsextremen, die sich zu Hashtags verabreden und so. Und jetzt auf einmal nicht. Nee, die ganze Gesellschaft. Macht das die Gesellschaft. Ja, ich auch will die nur, Zivile, weil ich meine, dann seid ihr ja selber am Ende rassistisch. Ich will nur nochmal hervorheben, hier geht es darum, Neiddebatten mit Rassismus, zum Beispiel gegen Geflüchtete und Muslime. So, Muslime sind eine Glaubensgemeinde. Dann, die können da auch irgendwo rausgehen. Du kannst nicht einfach sagen, hier Muslims, genauso wie hier, was ja. Was haben da eigentlich gemacht? Musliminne? Ja, Muslim, Sternchen, inne. Das ist nicht mal richtiges Plural. Stellt ihr nicht mal, dass da immer noch was ansteht. Ne? Ja, ich glaube, die bieten da einfach ihre Fluchwörter raus. Vor allem Neiddebatten. Schließt das dann auch Hausbesitzer mit ein oder sind die wieder falsch, weil Logik? Genau, Rassismus gegen Hausbesitzer. Ja, also, oder Fabrikbesitzer. Also. Ich gehe davon aus, dass sie rausfliegen, ja. Also bei uns haben sie ja auch dann alle Pizzen aus den Tiefkühlregalen gerissen und vorm Rewe verbrannt. Ich fand das auch schlimm. Die Fabrikbesitzer sind das nicht, die Rassisten, hauptsächlich? Halt so leicht zu mobilisieren sind. Wir sehen auch so Neiddebatten, die mit Rassismus zu tun haben, also beispielsweise gegen Geflüchtete, ob die jetzt mehr oder weniger Rechte haben oder ähnliches, oder auch gegen Muslime und Musliminnen zur Frage, irgendwie wurde jetzt gerade zum Ramadan gelockert und ähnliches. Das sind natürlich alles Debatten, die vor allen Dingen von Rassismus bestimmt sind. Und wenn wir uns... Ja, vor allem, das ist ja wohl keine Frage, das ist einfach eine Tatsache, dass das jetzt zusammengefallen ist. Kann man meinetwegen sagen, das war jetzt kalendarischer Zufall oder whatever, meinetwegen, aber... Bill Gates, George Soros, Mann, Chris, wach auf! Ja, erstens das. Koch Brothers. Erstens das, zweitens, du hast eine pluralistische Gesellschaft, du bist stolz drauf, so viel wie möglich ist. Quetschen. Und dann wunderst du dich, warum Leute, die bestimmte andere aufgrund ihrer Glaubensrichtung gegebenen Freiheiten dann irgendwo in Frage stellen. So von wegen, hey, es ist gerade eine Pandemie, sollen die jetzt sich wirklich zu Ramadan irgendwo treffen? Vor allem greifen die sich das so schick raus. Mit dem Christentum ist es genau dasselbe. Aber hier steht ja nicht irgendwo Christinnen und Judeninnen, sondern nee, nur Muslime. Nur Muslime, bitte, nur Muslime. Kannst du auch mal bitte dein eigenes Argument besser formulieren? Meine Güte. Oh. fragen, was können wir tun, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ist das allererste natürlich Beistand und Solidarität für die Betroffenen. Das berichten halt ganz viele gerade eben von dem alltäglichen Rassismus auch, dass das bisher nicht passiert, dass rassistische Witze und auch aber tatsächlich auch Angriffe etabliert sind und Leute nicht widersprechen. Also insofern, das wäre das Erste, was wir an dieser Stelle tun können. Dann haben wir natürlich auch einen Zuwachs im Bereich Antisemitismus. Das ist jetzt sozusagen nicht so originär in dem Weltgeschehen begründet, sondern hat seinen Grund natürlich in Verschwörungserzählungen, die sich in sozialen Netzwerken sehr stark verbreiten. Wir haben den strukturellen Antisemitismus, dass eben in Chiffren gesprochen wird von jüdischen Finanzeliten oder einer neuen Weltordnung, die etabliert wird. Dazu kommen wir auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber das hat eben tatsächlich auch sehr praktische Folgen in den Jüdinnen und Juden angegriffen und angegangen. Immer eine kleine Frage, wie viel davon wollen wir denn jetzt gucken? Wie lange geht denn das noch? Das geht ja, 25 das, Minuten. Das hört nie auf. Die vollen 5 Stunden, bitte. 25 Minuten. Zusammenhänge insgesamt zwischen Coronavirus-Pandemie, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, ja, Antisemitismus. 25 Minuten sind bei uns aber 45 Minuten, ne? Das ist schon klar. Ne? Ja, mindestens. Ja, nee, ich dachte auch, wir gucken einfach mal rein und teasern damit halt mal so ein bisschen an, dass wir hoffentlich in nächster Zeit finden, uns den einen oder anderen Beitrag von der Republika in ganzer Länge anzusehen. Guck mal, das ist Kevin Spacey in den Kommentaren. Er sagt, moin, auch Frühschicht, Fragezeichen. Eine Frage, die sie sich selbst stellen, ist, was tun? Aufklärung über antisemitische Erzählungen? Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, OPEX, wir brechen das jetzt an der Stelle ab. Nee, warte, aber die zweite Frage, wie lässt sich Gesellschaftskritik äußern, ohne Ressentiments zu bedienen? Das ist viel zu meta für mich. Das ist gar viel nicht. Ja, kommt drauf an. Wenn sie sich innerhalb von deren Narrativ bewegt, dann ist es natürlich auch ohne Ressentiments zu bedienen. Ich meine, auch dieses Foto, was sie hier haben, das offensichtlich von jemandem, der gerade so des Schreibens mächtig ist, geschrieben wurde, mit Sätzen wie heißt Kriegs Verus Außendeutschland und Verus statt Virus und so. Das ist natürlich auch, da ist die intellektuelle Elite am Start mit der Kapazität halt. Ja, siehst du das denn nicht? Das sind die ganz durchtriebenen Nazis und deren Code. Naja, aber auch diese ganze Kuh-Geschichte ist ja auch so ein bisschen Aber ernsthaft, wie lässt sich Gesellschaftskritik äußern, ohne Ressentiments zu bedienen? Ja, das meine ich doch, genau. Jede Opposition verbieten. So. So funktioniert das. Also, in welcher Form jetzt Kritik üben? Also woran jetzt? In Israel-Politik oder was? Israelische Politik oder so? Ja, okay. In allem. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich Juden an sich für sein Judensein kritisieren sollte. Das meine ich doch. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich da sagen sollte, so Negatives. Also. Und das habe ich ja auch schon vor Jahren mehr oder weniger an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ich das ganz schön perfide finde, dass halt Kritik am Kapitalismus inzwischen halt von solchen Leuten auch als rechts geframed wird, weil natürlich, ja, also in ihrem Kopf sind offensichtlich die Juden für das Weltfinanzsystem zuständig, deshalb ist eine Kritik am Weltfinanzsystem antisemitisch, was halt mich fragen lässt, wer ist hier der Antisemit, wer hängt den Verschwörungstheorien an? Also ich habe die Tage erst einen Trader gelesen, der sein Geld mit Aktienhandel verdient, der meint, dass das Zentralbankgelddrucken dazu führt, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderdriftet. Der hat somit auch die Finanzelite kritisiert und ist damit rechtsextrem, oder was? Ja, nach deren Rechnung habe ich schon das Gefühl. Ja, die Amadeo Antonio pusht ja dieses Narrativ auch schon länger. Es gibt nur für Leute, die ansonsten von nichts eine Ahnung haben, angeblich. Also, ist es denn eigentlich erlaubt, daran zu erinnern, dass hier Annette Kahane bei der Stasi war? Und zwar das ist illegal. Hier. Das ist der Rufmord. Ich frage ja nur. Ich will ja nicht sagen, das mit dem hohen Tier, das stimmt nicht. Das ist keine Elite. Nein, die Frau war inoffizielle Mitarbeiterin. Also, selber angedient. Sie war sehr ehrgeizig und eifrig. Ja, weiß ich nicht, konnte man überhaupt drum herum kommen? Also ich habe letzten Tage von China gehört, dass das so ähnlich sein soll. Jeder scheißt jeden an und da kann man vielleicht auch gar nicht irgendwie anders. Ja klar, wenn du dein Gesellschaftsmodell darauf aufbaust, dann funktioniert das am Ende auch ohne eine echte Stasi. Muss die Leute nur lang genug dem aussetzen. Ja, und das Gesellschaftsmodell ist dann nicht mehr so qualitativ hochwertig. Naja, war ja in China noch nie so besonders. Ja, okay, stimmt. Apropos China. YouTube creators espousing opinions in their basement can't provide context on the news. This is the reason why I feel really strongly that when users are looking for this information, making sure that we are raising up authoritative voices is important, because the way that the question around masks would be covered by a credible sort of authoritative voice channel is that there would be context, there would be explanations behind why a particular mask decision is made or not, and so the user, the viewer of that content on our platform can make an informed decision for him or herself. Also nur autoritäre Stimmen. Autoritär à la F-Scales von Adorno. Nein, Quatsch. Nein, die wollen eine Meritokratie aufbauen und weisen darauf hin, dass viele Kommentatoren im Keller ihrer Mom leben. As opposed to, you know, it's somebody espousing their opinions about the mask, you know, in their basement. This is coming from an authoritative channel, a news source, a medical professional. And if that's the case, we think there's going to be some context that's provided around the question of masks. And even if that guidance changes, it will be reflected in sort of how an authoritative voice or channel talks about it. Der Typ ist einflussreich bei YouTube. Und es geht einfach darum, dass man den freien Markt der Ideen kaputt machen möchte und nur die etablierten größeren Stimmen, die man sonst aus dem Mainstream kennt, dass man so ein System auch auf YouTube umsetzen möchte. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich eine gute Alternative kennen würde zu YouTube. Mhm. Ich kenne aber nicht so viele. Die Grenze des Sagbaren verschieben. Das ist auch wieder Belltower. Und ich fand das ganz interessant, dass der Don als Beispiel aufgeführt wird. Da hat der Don Alfonso geschrieben, Klartext, Invasion ist Invasion, Nafri muss man aufhalten und ihren Helfern in Politik und Medien ächten. Ja, das ist ein Hetzer. Definitiv. Der böse Don. Der muss ja böse sein. Den tut man direkt neben ja, Lutz Bachmann. Muss man auch vor allen Dingen nochmal so dazu sagen, dass das dieses Nafri ja diese Polizeibezeichnung war für nordafrikanischer Intensivtäter. Also jetzt nicht eine Bezeichnung für XY-Mensch, der von da und da einfach herkommt. Ja, aber der ist ja auch nur Opfer von Umständen. Ja, das stimmt. Und das ist übrigens hier von dem Herrn Dittrich, das war der Typ, den wir gerade auf der linken Seite vom Tisch gesehen haben in dem Video von der AA-Stiftung. Es gibt Medienstrategien, die bewusst angewandt werden und solche, bei denen unklar ist, ob sie gezielt eingesetzt oder unbewusst, aber häufig verwandt werden. Wichtig ist für die Analyse nicht die Intentionalität, sondern die Wirkung, also die Verzerrung der Wirklichkeitswahrnehmung und die beförderten toxischen Narrative, geil, die Gefahren für demokratisch-emanzipatorischen Werte bergen. Super geil. Da brauchst du jetzt noch die Anita Sarkeesian einspielen, die sagt, auch die Leute, die denken, sie wären nicht infected, sind die am meisten infected sind. Genau. Ich glaube, Kommunikation ist eine beidseitige Aufgabe. Der eine muss versuchen, sich verständlich zu machen und der andere muss auch versuchen, den zu verstehen. Also, wie ist das, diese Verschiebung auf eine Seite ist irgendwie komisch. Vor allem, man kann das ja so übersetzen, wenn es der guten Sache dient, dann ist es auch okay, irgendwas zu sagen, aber wenn es auch nur auf irgendeine Art Leseart irgendwie der schlechten Sache dienen könnte, dann sollte es verboten werden. Ich finde es halt heftig. Hier steht rechtsextrem und antidemokratische Ideologie und dann tut man Don mit aufführen. Keine Ahnung. Ich finde es einfach hart. Vor allem in einem Artikel die Grenzen des Sagbaren verschieben, weißt du? So, das ist klasse. Es ist Framing im Frame. Fraktales Framing. Den Rahmen einrahmen. Das ist auch ein guter Name für einen Stream. Ja, den Rahmen einrahmen. Eingerahmte Rahmen. Ein Gramm Rahmen. 500 Gramm Rahmen für Gesellschaft. Rahmensuppe oder was? Der Typ, jetzt wird es noch besser. Coronavirus und Verschwörungsmythen. Antisemitismus-Beauftragter warnt vor weiterer Eskalation. Weißt du was, Abel, du hast gerade gesagt, es wird noch besser. Hier hast gesagt, hier, freust du dich hier wegen Antisemitismus? Ja. Hier ist der Kulturmarxismus ist dir wohl zu Kopf gestiegen hier. Ja, schon lange. Das ist der Mann ist der Antisemitismusbeauftragte, oder wie? Nee, das ist genau. Der Herr Blume, okay. Ja, ich war da nämlich mal bei einer angesetzten Diskussionsveranstaltung, wo er sich mit einem Atheisten kloppen sollte. Also ist argumentatorisch, ist der gute Herr Blume aber leider nicht erschienen. Er hatte kurzfristig abgesagt. Religionswissenschaftler ist der Mann nämlich von Beruf. Dann ist die Blume wohl verwelkt, oh je. Libertärer Antisemitismus, was ist das? Viele Leute sind der Meinung, sie verteidigen die Menschenrechte, wollen nicht geimpft werden oder einfach ihre Freiheiten wiederhaben. Das ist tückisch. In der Wahrnehmung eines großen Teils libertärer Antisemiten ist der Staat an sich das Böse. Ärzte, Medien, Wissenschaft, all diese Player werden unter Verschwörungsverdacht gestellt. Solche Leute berufen sich nicht auf die klassischen rechtsextremen Muster, sondern auf vermeintlich freiheitliche Werte. Deswegen sind diese Demos immer querfrontmäßig angelegt und wir haben dort rechten, linken und libertären Verschwörungsglauben zusammengebacken. Ich halte es für sehr gefährlich. Was hat das genau mit Antisemitismus bis hierhin zu tun? Ich halte es für sehr gefährlich und gehe davon aus, dass das in den nächsten Monaten stark zunehmen wird. Etzala, ein Minimalstaat zu haben, ist also antisemitistisch. Ja, vor allem, weißt du, so einfach Punk, die gesamte Bewegung von Punk, dass du dich gegen das Status quo auflehnst und dein eigenes Ding machst, weißt du, wo du natürlich halt irgendwo Leute hast, die durchs Raster fallen, aber hauptsächlich bist du so, weißt du was, hinterfrage den Staat, hinterfrage Strukturen, sei frei, lass dir nichts sagen, trink ein Bier. So, das ist böse, das ist Antisemitismus, genau. Ja, wenn man thematisch so eng demonstriert, dann, oder ja, demonstriert, dann kann man ja auch nicht diese Leute ausschließen. Ne? Warum denn auch? Akte A-Loch-Gate geschlossen, sieht vor Gericht gegen Kai Diekmann zurück. Genau, zur Erinnerung, das war ja dieses Ding, das Herr Diekmann bei Twitter geschrieben hatte, ich glaube, es war Arschlöcher blocken, irgendwie mit Sixtus fange ich an. Und da ging es halt um den Blockwut von Herrn Sixtus. Und da hat er ja dann Post bekommen von dem Anwalt von Herrn Sixtus, von wegen, dass das eine schlimme Beleidigung wäre, würde, Herabsetzung, blablub. Und dass man deswegen da jetzt gegen ihn vorgehen wollen würde. Und Herr Diekmann hat dann wohl fleißig gesammelt und da gab es wohl einiges zu sammeln, also Vorkommnisse, wo Herr Sixtus halt schön Arschloch Beleidigungen verteilt an Leute und da haben sie sich dann jetzt wohl drauf geeinigt, dass das wohl ihn doch nicht so schlimm getroffen haben kann, beziehungsweise er dann andere Leute halt eben auch probiert da herunter. Ja, das Gericht hat ihm wohl auch ziemlich unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass mit den Sachen, die vorliegen, für ihn kein Blumentopf zu gewinnen ist. Ja. Das ist wunderbar auch. Und wenn er selber so um sich wirft, ne? Ja, das größte Problem bei der Sache ist eigentlich klar, ne? Herr Sixtus ist keine Frau. Punkt. Das auch, ja. Frau Sixtus. Digitalkonferenz. Die Republika ist jetzt im Homeoffice. Die Digitalkonferenz Republika findet trotz Corona statt, einen Tag lang, kostenfrei und natürlich online. Wie viele von ihrem Charme kann sie ins Netz retten? Ja, das kann ich nicht beantworten. Das war jetzt einfach, hätten wir vielleicht vorhin vor den anderen Beitrag packen sollen. Böser Einnahmeausfall bei Herrn Beckedahl, wa? Oh, Beckedahl war so peinlich. Ey. So, der hat den Rezo interviewt. Oh. Und der hat sich so an den Rand geschmissen. Das war wirklich, ich konnte nicht länger als 2 Minuten gucken, weil es wirklich so eine unglaubliche Fremdscham war. Sieht der Beckendahl immer noch so aufgequollen aus. Ja, ganz schlimm. Das freut mich nicht. Ich mag ja, aber es war auch sonst... Ich mag zwar seine Veranstaltung nicht, aber ich finde es nicht gut, wenn Menschen aufgequollen sind. Es waren halt auch sonst noch übliche Bekannte da. Katharina Nozun zum Beispiel hat uns wieder mal, hat eigentlich ein sehr ähnliches Panel gehabt wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die wäre so ein Kandidat auch für einen Sonderstream von uns, denke ich. Es war ein bisschen weniger Blödsinn dabei, hatte ich das Gefühl. Also von diesem, ja. Das hätte mein Interesse mal geweckt, weil das hatte ich noch ganz verspürt, ehrlich gesagt. Also, deswegen hat mich ja bestätigt gerade. Oder, ja. Na, da waren noch, ich habe durchaus auch interessante Panel gesehen. Also mit einem, okay. Einem der Urväter des Internets, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der über die Entwicklung der digitalen Welt und Corona gesprochen hat und Bürgerrechte. Das war schon nicht schlecht. Aber großenteils, also ich hatte den Eindruck, man hat so ein bisschen den Fluff weggelassen. Keine Vorträge übers Harry Potter Fandom oder ähnliches. Frau Brodnik war auch nicht da, um ihren jährlichen Vortrag zu halten. Nein! Ja, ich finde es auch traurig. Was man jetzt? Ich habe so lange geübt und jetzt ist sie nicht da. Hatte mich schon gefreut. Ich sollte mal ein Video einfach aufnehmen und den Vortrag selber verbreiten. Wir können den ja jetzt nach 3 Jahren aber, eigentlich auch. Aber bitte schön unter hier der Dingsbums-Lizenz verbreiten, weil wir keine Probleme kriegen hier, der Creative Commerce. Die, ja, insgesamt halt, ja, man hat halt einfach weniger Traffic auch auf Twitter gesehen, viel weniger. Ja, dafür ist die Webseite von denen andauernd down gewesen, habe ich gehört. Ja, die ist von Anfang an down gewesen. Und wie wir eben, habe ich eben auch aus dem Chat entnommen, der neben dem Video lief, dass der Herr Hammer wohl für die Seite verantwortlich war, der übrigens auch einen Vortrag gehalten hat und da ein neues Tool vorgestellt hat, mit dem man seinen Twitter-Account analysieren kann oder auch andere Twitter-Accounts analysieren kann auf Bot-Verhalten und so. Allerdings muss man sich da mit seinem Twitter-Account anmelden und deswegen fuck you. Ich werde sicherlich mich nicht mit meinen Twitter-Accounts bei irgendeinem Honeypot anmelden. Ja, die werden wir sicherlich in nächster Zeit noch ein bisschen bearbeiten. Und hier haben wir einen interessanten Artikel aus der Liberal. Das ist ein Artikel über die Netzgemeinde, was natürlich auch im Zusammenhang mit der Republika steht. Man sagt ja immer, das ist ein Treffen der Netzgemeinde. Wo haben wir ihn hier? Der politische Traum, der mit dem Erscheinen des Netzes verbunden war und ist, besteht in der maximalen Distanzierung selbstbestimmter Individuen von der Macht des Kollektivs in all seinen denkbaren Spielformen. Als Staat, als Volk, als Rasse, als Klasse, als Geschlecht. Die engmaschigste und in der Regel auch engstirnigste Form menschlicher Kollektivität ist nach gängigem Sprachgebrauch. Aber was? Genau, das ist die Gemeinde. Nur noch übertroffen von der Sekte ist die Gemeinde die ideologische Form entdifferenzierter Meinungsverklumpung par excellence. Genau das macht sie so stark. Genau das macht sie leider oft auch so dumm und manipulationsanfällig, so durch und durch fake und also bigott. An ihrem Namen sollt ihr sie erkennen. Naja, erinnert sich ein bisschen an das mit dem Ruf, ne? Da ärgert sich jemand, dass dann einen Ruf verloren hat oder so, kommt mir das vor. In der Gemeinde. Ja, aber das ist also, das passt ja auch wieder zur Republika, das stellen wir auch jedes Jahr wieder fest, dass da halt nur der Gemeinde gepredigt wird, dass dann nicht ein irgendwie kontroverser Gedanke geäußert wird auf dem Podium. Nichts, wo die Leute scharf einatmen würden, wenn es jemand sagt. Also wenn man sich halt immer nur mit dem eigenen Bauchnabel beschäftigt, wird es halt auch nichts mit irgendwie popkultureller Elite oder was auch immer. Ja, ich glaube, der Günther Dück hat das letztes Jahr gemacht. Ja dann, aber sie brauchen ja auch sich auch mit anderen Leuten da nicht unterhalten. Ne? Solange bis sie dann irgendwann sowieso keine Möglichkeit mehr haben für ihre Scheiße. Also wenn es wirklich irgendwie einen konservativen Ruck gibt oder so in der Richtung, dass die da keinen Bock mehr haben auf die Progressiven, was ich mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen kann, aber dann hätten sie ja eh nicht mehr ihre Fördergelder und ihren Kram und dann wäre der Laden von heute auf morgen einfach sagen wir klanglos eingestellt und fertig. Ne? Also, ja, aber auch weil man halt den Fehler gemacht hat, sich komplett auf diese sogenannte progressive Richtung einzuschießen, statt halt das ja, Ganze halt gerade, zu verfolgen. Was wir gerade in dem Artikel, den Ebel eingereicht hatte, da von Beltauer gehört haben, ne? Also das ist ja deren Ansicht auch, ne? Also das halt eben ja schon irgendwelche Dinge, die jetzt irgendwie über drei Ecken irgendwie als irgendwas gelesen werden könnten oder so das falsche Narrativ dann irgendwie vertreten könnten, dass die ja auch schon falsch sind und nicht stattfinden dürfen. Ne? Das ist ja deren einer von deren Hauptannahmen, die dem ganzen Kram zugrunde liegen, der ganzen Art und Weise, wie die Leute da diskutieren, halt zugrunde liegen. Und insofern erwarte ich da auch keine Änderung. Dabei gilt bis heute, keine andere Struktur in der Geschichte der Menschheit trägt mit Blick auf die allzu alltägliche Bedrohung unseres Gemeinwerdens ein größeres Befreiungspotenzial in sich als das Netz, und kein anderer gängiger Begriff verstellt eben dieses utopische Potenzial wirksamer als der allzu alltäglich gewordene Kampfbegriff der Netzgemeinde. Ich finde das einen guten Artikel. Etzala, neoliberale Propaganda. Oh, das brauchen wir aber mit Ton. Chris, bitte. Auch Sie haben, Herr Lindner, richten Sie es ihm vielleicht aus, auch Sie haben, wie ich gehört habe, einen bekannten deutschen Satiriker aus Ihrer Debattenplattform bei Twitter ausgeschlossen. Man sagt geblockt. Nach Ihrem Verständnis der Meinungsfreiheit könnte ich ebenso gut an Sie appellieren. Herr Lindner, heben Sie diesen Block wieder auf, gewähren Sie meinem Genossen Jan Böhmermann Meinungsfreiheit. Also ehrlich. Also die Blockkönige beschweren sich jetzt, oder was? Ja, vor allem, dass sie da hingeht und diesen Hansel, der wirklich das halbe Internet geblockt hat und eine eigene, wie hieß es damals, Volksbewegung oder irgend sowas, oder Massenbewegung ins Leben gerufen hat, wo es um nichts anderes ging, als Menschen zu blocken. Wie weit von der Realität kann man eigentlich sein und trotzdem Parteivorsitzender in Deutschland? Nein, das war eine Idiotenkanone für Useful Idiots, die ja auf Leute richtet und dann schießt. Ja, ja, aber nee, digitale Bürgerbewegung, das war der Ausdruck, der da missbraucht wurde. Bürgerwehr. Böhmermann und seine Internet-Bürgerwehr. Ja, wie gesagt, also, nee, komm. Warum verstehen ausgerechnet @FDP-Anhänger den 8. Mai 1945 weniger als Tag der Befreiung als der Durchschnitt der Bevölkerung? Was war es denn sonst? Etzala, faschistische Freiheit, FDP zu Faschismus-Pipeline entdeckt. Von Dr. Ja, was war es denn sonst? Also ich hätte da auch zuerst nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte einen Kommentar gesehen, dem ich ziemlich zustimme, und zwar, das ist ja im Prinzip der Anfang von dem Sowjet-Einfluss hier in Deutschland geworden ist und von dem wir uns erst Ende der 80er Jahre vollständig befreit haben. Also, aber das ja, ist ja heute. Aber die Sowjetunion ist ja eine gute Idee. Ja. Die ist ja einschließen und möchte an alle verteilen und war ja ein Versuch, ein Utopia aufzubauen, was nicht aus Ausbeutung bis sich befußt. Also, was ich aber noch interessanter finde eigentlich, ist, was der Herr Christopher Kohl unterschlägt. Wenn wir nämlich schauen, wer den als Tag der Niederlage sieht. Glünke 3, Grüne 3, CDU 4, SPD 4, FDP keiner. Ja, und weder noch beides, so weder noch, dann halt irgendwas anderes, da ist die FDP mit 26 ab. Ja, ich denke, dass wir dann, wenn du die Einzelnen fragen würdest, die 26%, würden die sowas Ähnliches sagen, wie Chris gerade paraphrasiert hat, nämlich, dass da halt nicht nur was geendet hat, sondern auch was angefangen hat und vielleicht eher 89 der Punkt war, an dem man von einer Befreiung sprechen kann. Ja. Also es ist eigentlich einfach nur eine Frage von Mindset und Weltanschauung und Geschichtsverständnis und Priorität. Also ist halt egal. Ria Schröder auf Twitter. Nachdem ich jetzt mehrfach darauf angesprochen wurde, wer so einen pauschalen Blödsinn schreibt, spricht junge Liberale. Unser Glaube ist die Toleranz. Dann so ein Judenstern, so ein Mohammedmond und ein Kreuz. Multikulti und Vielfalt verursacht keine großen Probleme bei Asiaten, Juden, Osteuropäern, Amerikanern, Franzosen, Niederländern, Briten, Schweizern. Verursacht große Probleme bei und dann ja. Ja, bei Leuten aus einem bestimmten Religion namens Islam. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, das wird hier abgeschnitten. Kann ich das ja, also er hat einfach gesagt, verschiedene Kulturen sind verschieden. Ja, hier. Signifikanten Teil islamischen Mitbürgern. Helmut Schmidt würde unterschreiben. Oh je. Ja. Und das Beste ist, dass er halt noch, der hat dann ja dann reagiert und hat gesagt, soll sie ihn bitte das nächste Mal adden. Zweitens hat sie ihn missinterpretiert. Drittens sagt er, Religionskritik ist ja wohl fest im Liberalismus verankert. Und man hat ihn dann trotzdem so lange bearbeitet, bis er gesagt hat, nee, das hätte man besser hinter den Kulissen klären sollen und so. Eine Sache noch, nur ein kurzer Einschub. Helmut Schmidt war ein Mann, der 1,72 Meter groß war, falls manche den nicht kennen. Ich weiß nicht, wie groß Erich Fromm war, aber ich weiß, dass er auch gesagt hat, oder ich meine, nämlich, dass er das gesagt hat, Islamismus wäre nicht oder Islam wäre nicht kompatibel zu unserem. Helmut Schmidt, dass der 1,72 groß war, das ist ein sehr wichtiges Detail, Ebel, dankeschön. Bitte. Ja. Erich Fromm war ja immer in Frankfurter Schule. Ja. Der hat bestimmt auch eine ganz eigene Perspektive auf die Welt gehabt von 1,72 so. Der Helmut Schmidt, der war Hamburger. Schröder war auch nicht größer. Um hier nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen. Ich weiß ja nicht, warum Ewe hier schon ablenkt mit so einer Größendebatte. Wahrscheinlich ist er ein Agent der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich dem was unterstellen oder so. Dass wie groß ist Gerhard Schröder? Oder so vielleicht. Genauso, dass Jens Spahn 1,92 Meter ist. Das sind wichtige Informationen. Obwohl, da steht ja bei Gerhard Schröder steht ja 46 Meter. Die ist ganz schön Jan Böhmermann ist laut Google 1,90 und ein Fisch. Ja. Sternzeichen. Was ist denn los plötzlich? Wir haben uns alle in rechtsradikalen Netzen verabredet, um ja, ich glaube auch. Das ist nicht mehr mein Netzwerk hier. Ich glaube, ich bin raus. Ist die Nummer. Distanzier dich bitte. Lösch mich bitte aus allen Streams hier. Bleib zu Hause. Grüße an den Doktor. Ja, auf jeden Fall. Ja, also sie haben mir halt vor allen Dingen vorgeworfen, pauschalen Blödsinn zu schreiben, pauschal vor allem. Und ja, also ich meine, so wie das hier formuliert ist, kann ich es absolut unterschreiben. Also tut mir furchtbar leid. Pauschaler Blödsinn, wie so eine Flatrate, einmal zahlen. Das ist auch das größte Problem eigentlich, was ich mit dieser Sache habe, ne? Dass sie sich tierisch drüber aufregen, dass es dann mal gar nicht geht und so weiter und so fort. Dann irgendwelche Leute wieder so Zaunhocker irgendwie dann vorbeikommen und sagen, so, ja, ist vielleicht von allen nicht so gut und die Kommunikation ist eher schlecht und so ein Quatsch irgendwie auf der Metaebene. Aber ja, es bleibt aber einfach so, dass diese Aussage einfach vollkommen richtig ist. Es verursacht halt Probleme und bei den anderen verursacht es eher keine Probleme. Und das ist hinreichend definiert, den Bereich halt eben. Also man redet hier halt generell von den, aber wenn man diese generellen Werte halt vergleicht, dann kommt das halt da raus. Also tut mir furchtbar leid. So ist es nun mal. Und darauf die Antwort zu geben, aber wir machen hier Toleranz, ja, ist halt Schwachsinn. Also. Ja, vor allem ist seine Aussage ja auch total neutral, so auch zu verstehen und zu lesen, denn er beschreibt ja nur, was passiert. Und außerdem, wenn du voll für Vielfalt bist, solltest du doch auch und sagen, so alle Kulturen sind gleich, das sind doch auch einfach nur eine andere Interpretation davon, so ganz postmodern gesehen, von Freiheit und Menschenleben in islamischen Kulturen. Es ist halt anders. Die sind halt so. Ist doch gut, dass das Islam. Hier ist die Dame, Frau Gaschke, die hier in der Welt schreibt, dass sie aus der SPD ausgetreten ist. Die Frau Gaschke ist mir bisher eigentlich noch nicht so positiv aufgefallen. Also die hatte zum Beispiel so einen Artikel. Ja, uns alle in den Sack, habe ich ja schon erwartet. Die hatte zum Beispiel so einen Artikel geschrieben, dass sie halt vorher aus dem Joker-Film rausgegangen ist vom letzten Jahr, irgendwie weil der so doof war. Und so, und dann hat sich da auch schon drüber ausgekotzt, wie bekloppt das so ist und dass man gar nicht bis zu Ende gucken muss und so. Das fand ich halt nicht so gut. Und ein paar andere Sachen von der, die ich schon gelesen hatte, aber habe ich mir auch immer so gedacht, ja, also deinen komischen Beitrag finde ich jetzt auch nicht so erhellend. Und hier hast du jetzt mal was geschrieben, was eigentlich sich ziemlich flüssig und vernünftig gelesen hat. Nämlich den ganzen Kram, den sie also durchgemacht hat in über 30 Jahren SPD-Zugehörigkeit und was sie da hingebracht hat, nämlich, dass sie halt in ihrem Umfeld halt alle Leute nur so gutbürgerliches Elternhaus und man denkt halt irgendwie, die Welt schuldet einem was und das wird einem alles so zufliegen und so und da waren die Leute dann halt eher konservativ und sie ist dann halt in die SPD eingetreten und hat dann halt alle möglichen Dinge halt durchlebt, die Sachen, die halt so passiert sind in der SPD und Hartz IV und oder Kram, und das ist alles Zeug, was sie halt teilweise gut fand, teilweise nicht gut fand, aber halt eben damit leben konnte im Endeffekt, ne, weil, ja, ich meine, so ist es halt, ne, man muss halt so eine Partei ist halt auch ein demokratisches Ding irgendwie, da gibt es alle möglichen Leute, die alle möglichen Ansichten haben, und da muss man halt gucken und evaluieren, inwieweit man halt damit dann übereinstimmt und was man, wie man sich dann einbringen kann und so weiter, ne? Und das, was jetzt im letzten Ende ihren Austritt jetzt gemacht hat, das kommt eigentlich ganz zum Schluss, im letzten Absatz, da verrät sie halt, dass sie die Ehefrau ist von diesem Typen, der jetzt da geschasst wurde, als Werbeauftragter. Also das ist jetzt im Endeffekt das Ding, was dazu geführt hat, dass sie jetzt aus der SPD ausgetreten ist. Okay. Da gibt es uns auch die Gründe an, ne? Um in den Sack zu hauen. Die Ratten verlassen uns in das Schiff. Satire statt Hetze, Rätsel um falsche SPD-Plakate in Essen. Mehr Geflüchtete aus Moria retten als Maul. Ja, du kannst gleich mal kurz. Wer fällt da drauf rein? Ein Stück hoch scrollen, damit wir das ganze Ding sehen. Mehr Geflüchtete aus Moria retten. 134 von 152 SPD-Bundestagsabgeordneten stimmten dagegen. Ist die Aufschrift, und es wird dem Rolf Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, in den Mund gelegt, dieses Zitat. Und es ist designt wie ein SPD-Wahlplakat. Was ich halt toll finde, war die Überschrift: Ist es linke Satire oder rechte Hetze? Und allein halt diese Konstruktion zu sagen, ja, wenn es die Linken gemacht haben, war es dann wohl doch Satire. Genau. Und wenn es die Rechten gemacht hätten, wäre es Hetze. Das zeigt ja dann doch irgendwie, dass das Hufeisen zwei Enden hat, die nah beieinander liegen. Ohne zu merken, was man da redet, ne? Ja, fand ich einfach, also wenn du weiter runter scrollst, kommt auch wirklich nochmal diese Formulierung hier. Bei den gefälschten SPD-Plakaten, die am Donnerstag im Stadtgebiet auftauchten, handelt es sich wohl nicht um rechte Hetze, sondern linke Satire. Da haben wir alle nochmal Glück gehabt. Das ist ja geil, dass wir die Vergleichsebene nicht klar haben. Moria ist da das Land, in dem Abraham seinen Sohn opfern wollte. Allerdings auch ein Flüchtlingslager. Und eine Zwergenstadt, die lange Zeit an die Goblins verloren gegangen war, nachdem die Zwerge zu tief gegraben hatten, aus Gier und dem Balrog geweckt. Oh, ich verstehe gar nicht, was du mir da erzählen willst. Machen wir weiter. Das ist Hobbit-Satire, das lasse ich nicht stehen. Hier haben wir die Julia. Die Julia ist Landwirtschaftsministerin. Die Julia hat sich gedacht, was machen wir während Corona? Ich habe ja gar nichts zu tun. Und hat sich mit Herrn Lafer, seines Zeichens schnurrbarttragender Fernsehkoch, zusammengetan. Und man hat dann also in einer Fernsehsendung namens Kochen mit Lafer ein Drei-Gänge-Menü für eine vierköpfige Familie für 25 Euro zubereitet. Rucola, Salat, Buletten und Erdbeeren. Was ich halt daran scheiße finde, ist, dass diese Geschichte von Kaufland gesponsert war. Ich finde es vollkommen okay, wenn unsere hier Landwirtschaftsministerin im Fernsehen in eine Kochshow geht, aber ich finde es nicht okay, wenn diese Kochshow von einem Lebensmittelhändler gesponsert oder ja unterstützt wird. Finde ich ziemlich merkwürdig und würde ich nicht tun, wenn ich Politiker wäre. Da würde ich dann dem Sender sagen, wir können das machen. Aber dann müssen sie mit ihrem Sponsor reden, dass das halt in der Sendung nicht geht oder so. Ich finde das komisch. Gerade als auch dann zum wiederholten Mal, ne, bei ihr. Wenn man überlegt, das Landwirtschaftsministerium und die Supermarktketten. Ja, wer sind nochmal die Leute, die Bauern so weit runterdrücken bei den Preisen, dass sie nicht mehr überleben können? Ah ja, Frau Klöckner. Mhm. Ja, die Dame eben hat übrigens sich auch darüber beschwert, dass die Familienministerin mit den Deutschen wie mit Kindern redet. Fällt mir dazu ein. Ja, aber Chris, das ist doch nicht richtig. Das ist doch nur eine freundliche Ansprache. Ich habe gesehen, dass Frau Klöckner auch dafür kritisiert wurde, dass Fleisch aus Stallhaltung genommen haben. Ich finde es toll, dass sie auf diesem Bild so eine Powerman-Position einnimmt, mit den Händen so gecurlt, so den Bizeps flexen. Das ist super. Frag den Staat. Urteil über Umwege. Geheimdienst entscheidet über Geheimnützigkeit mit. Geheimnützigkeit. Das ist gut. Geheimnütziger Verein. Ich sag nicht, ob wir das auch. Geheimnützigkeit. Gemeindienst ist auch gut. Seit 2014 führt der deutsche Gemeindienst ist schon wieder die Republika. Gemeindienst. Seit 2014, Gamergate, führt der deutsche Inlandsgeheimdienst Listen über Organisationen, die seiner Ansicht nach nicht gemeinnützig sein dürfen. Im vergangenen Jahr führte dies erstmals dazu, dass ein Verein seine Gemeinnützigkeit verlor. Damit umgeht die Verwaltung eine eigentlich gescheiterte gesetzliche Regelung, wie von uns veröffentlichte Dokumente zeigen. Aha. Oh. Ja, genau. Das ist im Prinzip das, worum es hier geht. Also, und wo sie sich hier dran hochziehen, das ist dieses Ding hier, diese Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Das ist halt so ein Ding, was jetzt die Gemeinnützigkeit halt verloren hat. Und wo sie halt meinen, das wäre eine ganz, ganz schlimme Ungerechtigkeit. Und das ist so eine von diesen Sachen, die halt irgendwann mal in so einem Ding da aufgetaucht sind, in so einem Verfassungsschutzbericht und dass sie dann halt sagen, so, das geht jetzt nicht mehr. Und auf der anderen Seite, ich denke aber mal auch, dass genau diese gleichen Sachen auch dazu führen, dass halt sowas wie die IB oder so nicht gemeinnützig sein darf. Kann mir jemand erklären, wo auf diesem Bild ein Verfolgter des Nazi-Regimes zu sehen ist? Weil ich wage jetzt mal zu sagen, ich sehe keinen. Ja, vielleicht sind es die Kindeskinder oder so. Hat nicht auch das Institut für Staatspolitik erst neulich das von Kurt Skubicek, seine Gemeinnützigkeit verloren? Dachte, dass ich da was gesehen hätte. Attac auch. Also. Das war auch schon älter, der Verein, glaube ich. Aha, Diversität und Inklusion, Welt, Karriere. Eine gläserne Decke wie aus Titan. Wenn sie aus Titan ist, ist sie nicht aus Glas, Uschi. Das ist ein Interview, was man theoretisch im Detail angucken könnte, aber die Webseite sagt schon viel aus, Beyond Gender Agenda, mehr Inklusion und Diversität in Firmen. Und hier spricht der Sag mal, du kannst das doch nicht einfach so hochscrollen. Hier spricht der 1,92 Meter große Jens Spahn, der konservativen Partei angehört. Und als Konservativer tut er natürlich progressive Werte vertreten, weil 4D-Schach real ist. Und deswegen sagt er, nur wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, bleibt Deutschland in den 20er Jahren ökonomisch stark. Wer mit anpacken will, darf keinen Nachteil aufgrund von Geschlecht, Alter, Herkunft oder sexueller Orientierung haben. Deshalb unterstütze ich das Anliegen von Beyond Gender Agenda, solche Kategorien zu überwinden. Und die Frau, die hat eine privatrechtliche Firma, die auf Gewinn abzielt, die andere Firmen beraten soll, mehr progressiven, identitätspolitischen Unfug zu verzapfen. Das ist den Leuten Future Sparen sich eben wohl. Ja, das ist typisch konservativ. Progressivismus mit Tempolimit, sage ich dazu nur. Ich will nur sagen, das sind so die bösen Eliten, vor denen alle Leute so Angst haben. Das sind aber nicht die Eliten, die Leuten im Kopf dann rumschwören, wenn es um Eliten geht. Basierend auf dem eindeutigen Zusammenhang zwischen Diversität und Inklusion und Business Performance. Wir haben bis heute keine Quelle dafür gesehen. Die haben alle möglichen Sachen, wo sie irgendwie meinen, hier die Unternehmen, wo mehr Frauen irgendwie in der Führung sind, die sind wirtschaftlich stärker und so. Das gibt's halt schon, aber das Hauptproblem bei den Sachen sind halt immer, die wollen das unbedingt so lesen, aber man muss das überhaupt nicht so lesen. Das ergibt sich halt leider nicht daraus. Es könnte auch genauso gut halt eben sein, dass es andere Faktoren sind, die halt zu diesen beiden Dingen halt führen. Oder dass es genau umgekehrt ist, dass sie es halt vertauscht haben, dass halt die erfolgreichen Firmen sich das eher erlauben können, da irgendwelche Zeit aufzuwenden an Leute, die dann im Beruf zurücktreten, wenn ihre Kinder da sind oder so. Na, also das sind halt diese ganzen Fehlschlüsse, aber die haben da halt schon auch ihre Studien halt zur Hand. Ne? Ja, also kurz gesagt, Korrelation ist nicht gleich Kausalität und umgekehrt. Aber deswegen braucht man eine Quote. Also weil man Firmen davon abhalten muss, 20% mehr zu verdienen. Deswegen brauchen wir Quote. Das Ding ist halt, es ist wirklich, Es ist wirklich gruselig. Ich verstehe auch ein bisschen so, wieso mich vor der Seite gruselt, weil es sieht halt aus wie Mafia-Schutzmob-Ding. Weißt du was? So, wenn du deinen Laden behalten willst, weißt du was, brauchst du Schutzgeld, weißt du, musst zahlen, ja. So, komm, zahl mal. Dann wird das auch was mit Diversität, ja. Wir besorgen dir die ganzen Zertifikate, dann wissen wir von dir Bescheid und wir unterstützen dich dann. Ist alles gut. Dann passiert dir nichts Böses. Aber wenn du nicht für uns bist, ja, wenn du nicht bei uns mitmachst, ja, dann bist du dann auf dich gestellt. Aber wir werden auch nachhelfen, dass du uns benötigst. Und einfach Schutzgeld zahlen an diese Leute. Ja, sorry, aber vielleicht ist es überhaupt nicht so, aber irgendwie ist es ziemlich seltsam. Die greifen sich da ein Kriterium raus und stellen sich als Autorität dahin und meinen da irgendwie beraten zu können. Nee, Mann, ich habe genau dieselben Vibes wie von Anita Sarkeesian. Ja, außer vom Raul, der erinnert mich eher an Josh McIntosh. Gender, Beyond Gender Agenda, so white. So female. Alter. Unsere Beirätinnen treiben den Wandel. Wohin treiben die denn? In den Abgrund wahrscheinlich. Ja, aber wir hätten 21% mehr Bruttosozialprodukt, wenn wir mehr Ausländer importieren würden und sie zwingen würden, in unseren Firmen zu arbeiten. Ich würde gern so als Full Disclosure sehen, ob die Leute hier politisch aktiv sind. Warum? Da ist es halt schon wichtig, weil ich mag Transparenz. Also sind die politisch aktiv, oder? Vor allem, weißt du, so die sagen ja das selbst, so im Sinne von hier politisch aktiv sein und hier für eine gute Gesellschaft einstehen. Dann will ich aber wissen, aus welcher Ecke die kommen. Weißt du? Das Private ist politisch, hört sich nach Freude an. Aber guck mal, die tun sich ja selbst schon aus dem Privaten raus ins Öffentliche. Also dann sollen sie doch irgendwann mal sich selbst vorstellen mit, was machst du denn? Aus welcher Ecke kommst du? Was willst du denn machen? Warum bist du dabei? Die Frau Suding, ja. Super. Andrea, was Mut? Da gibt's, glaube ich, wenn du ein bisschen hoch oder runter scrollst, gibt's auch noch verschiedene Firmen, die ja, habe ich schon gesehen, da war auch Twitter mit dabei. Ne? Also da war sogar auch die FDP dabei. Ich wollte gerade sagen, okay. Das ist ein ganz schön großer Beirat, aber da fängt es jetzt wieder von vorne an. Meine Güte, da verdienen ja ganz schön viele mit. Enge Margen, sage ich dazu. Naja, Beirat, wahrscheinlich verdienen ja alle gar nichts. Ja, so, muss ich was auf den schreiben, genau. Ich bin im Beirat. Mission Female. Mission Female. Das ist. Mission Female. Possible wahrscheinlich. Hm. Ja, die Zigarettenleute, ja. Straight. Plan W. Ach komm, Alter, Plan W. Ja, das kennst du doch schon. Das ist von der Süddeutschen Zeitung, dieses Ding, wo sie sich Twitter, da auch über Frauenkram auslassen. Volkswagen. Okay. Ja, deswegen durfte sie sich hier auch äußern wahrscheinlich. Ne? Mit einer Gläser der Decke. Wie eine Decke aus Titan. Ja, wahrscheinlich. Oder also auch der Mann vom Spahn. Oh, yeah. Okay. Jetzt über durch, glaube ich. Da gibt es doch da alle Partner. Gibt es da vielleicht eine größere Liste? Steht da vielleicht Amadeo Antonio Stiftung drauf? Oder? Können wir vielleicht auch eine strategische Partnerschaft anfragen? Mit dem bösen Zwilling von Soros. Das war sehr wenig, was man hier hat. Vorname, Nachname, Unternehmen, E-Mail-Adresse. Sind wir ein Unternehmen? FDP ist auch kein Unternehmen. Was ist denn mit Impressum? Was steht denn da? Wo sind die denn aktiv? Wie groß die Gründerin ist. Ah, okay, ja, 1,36. Der DNA börsennotierter und mittelständische Unternehmen wie die FDP zu verankern. Wie okay, ist Ficky darauf gekommen, eine Initiative für D&I zu gründen? Ich tue mal so, als hätte ich gar keine Ahnung von nix und ich komme auf diese Seite, das ist die einzige erste Seite, die ich im Internet sehe und ich frage mich, was bedeutet Diversität? Und wie geil, hier wird erstmal ausschlaggebend für die Gründung von Beyond Gender Agenda war Fickys Arbeit mit ihren überwiegend weiblichen Kundinnen bei ihrer Strategieberatung alternativlos. Sie berät dort Top-Führungskräfte zu Personal Branding, also wie sie mit ihrer Expertise, Themen und Positionierung sichtbarer im relevanten Umfeld werden, um so den nächsten Schritt auf der Karriere weiterzumachen. Ein ganz aktuelles hier Blablabla, sie reden nur über ihre Beratungstätigkeit und der letzte Satz sagt dann, daraus ist Beyond Gender Agenda die Initiative für Diversität und Inklusion entstanden. Wofür wird hier geworben, Ficky? Ich wollte gerade sagen, die Leute haben sich so gerne mal Bullshit angehört, vor allen Dingen die Frauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann lass doch nochmal was Richtiges draus machen. Ja, aber solange was bedeutet wollt ihr euch engagieren? Für immer, solange wie die Überweisungen eintreffen. Oh. Gibt es persönliche Treffen? Ist hier große, eine Frage. Große, guck mal, ja oder nein? Ob ich Ficky treffen kann. Ja, hier, mit anderen Worten, wirklich für immer. Wir engagieren uns, solange wir Chancengleichheit bei der Besetzung von Vorstandspositionen, Aufsichtsratspositionen, Mandatensicherheits sichergestellt ist. Ja, was ja jetzt nicht mehr ist, weil ihr da ja schon eine Frauenquote habt. Und Vielfalt gesellschaftlich akzeptiert und geschätzt wird. Was ist da... Bis der neue Mensch endlich hergestellt ist. Ja, aber da ist ja genau der Punkt, Quote ja oder nein. Diversität ist weit mehr als nur Gender Diversity und geht über das reine Thema Mann-Frau deutlich hinaus. Mann-Frau. Diversität ist die... Mann-Bär-Schwein. Diversität ist die gesamte Bandbreite von Vielfalt. What? Diversität ist die gesamte Bandbreite von Vielfalt. Das bei ist Beyond Gender Intersektionalitätstheorie. Gender, Disability, Gender, Generation, Ethnicity und LGBT plus. Was bedeutet Inklusion? Inklusion bedeutet nicht, wie im deutschen Sprachgebrauch üblich, die Integration von Menschen mit Behinderung. Aus Definition der Soziologie ist Inklusion das Gegenteil von Exklusion. Nein! Macht den wertschätzenden Umgang mit Diversität sowie echte Teilhabe erst möglich. Was ist Diversity Management? Diversity Management ist das Bestreben, die Vielfalt der Menschen für die Wettbewerbsfähigkeit und Kreativität des gesamten Unternehmens zu nutzen und Diskriminierung unterrepräsentierter Gruppen zu verhindern. Nee, was das ist, ist den Leuten einreden, dass sie so furchtbare... Blackjack und Nutten. Was das ist, ist den Leuten einzureden, dass sie alle so furchtbare Vorurteile haben, mit denen sie sich jetzt beschäftigen müssen. Ja, einfach so eine Maschine haben, die jedes Wort abhört und dann so hier Violation of the Morality Statute einfach. Und Believe All Women, das ist das auch Diversity Management. Ja. Is Woman, all yes. Women, believe All Minorities. Ja. Seht ihr andere everyone, Initiativen für Vielfalt und Netzwerke als Konkurrenz? Ja. Nein, Konkurrenzdenken ist die falsche Herangehensweise. Desto mehr Initiativen, also eigentlich umso mehr. Desto mehr Initiativen und Netzwerke sich für die Vielfalt und Chancengleichheit ansetzen, umso besser ist es. Wir sind offen für Kooperation jeglicher Art und leisten gern unseren Beitrag durch Vernetzung und gemeinsame Aktionen dazu, Deutschland diverser und inklusiver zu machen. Ja gut, dann können wir den echt schreiben. Was wollen die machen? Uns absagen? Nee, das ist exklusiv. Quote, ja oder nein? Beyond Gender, Gaga Gender setzt Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft und will diese integral in der DNA von Unternehmen verankern. Ja, genmanipulierte Unternehmen oder was? Hierzu bieten wir viel Aufklärung, Positivbeispiele und geben Anregungen, wie Chancengleichheit und Teilhabe im Unternehmensalltag erfolgreich umgesetzt werden können. Wenn aber sämtliche Bemühungen mittels... Nee. Ich lache nur schon. Ja, ne? Wenn man vorausliest, ist es richtig lustig. Wenn aber sämtliche Bemühungen im angestrebten Kulturwandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft führen, dann ist die temporäre Quote das Mittel der Wahl. Wer hat es denn gewählt? Es wurde nicht über die Quote abgestimmt. Niemand will die Quote haben. Ja, was wir da haben, ist, wenn unsere super tollen Sachen, von denen wir ja wissen, dass sie auf jeden Fall funktionieren werden, nicht funktionieren, dann können wir immer noch Zwang einführen. Weißt du, ja, unsere Beirätinnen und Botschafterinnen können durchaus anderer Meinung sein. Vielfalt auch in der Meinungsäußerung ist bei BGA ausdrücklich erwünscht. Super, klasse, ja, außer es widerspricht dem. BGA. Gibt es persönliche Treffen? Beyond Gender Agenda ist eine ausschließliche digitale Initiative, daher veranstalten wir keine persönlichen Meetups. Nutzt aber gerne alle digitalen Möglichkeiten zum Austausch mit uns, wie Kommentare, Bewertungen und das Teilen von Beiträgen, Videos oder Podcasts. Okay. Ja, wir haben ja zufällig so einen Podcast. Ja, das ist jetzt gerade live. Hallo. Was macht euer Beirat? Das ist super, dass die wichtigen Fragen ganz unten sind. Ja, wie ich glaube, wir können das auch jetzt an dieser Stelle auch mal abbrechen. Der rät bei, nehme ich an. Ja, der rät. It's a Beirat. It rats by. Gemeinrat. Der Wochenpodcast. Gemeingesellschaft. Dann ja, klick mal drauf. Guck mal, wer ist denn da zu Gast? Empower, Transform, Succeed. Ein Mann. Stuart B. Cameron. Ach, die laden dann jetzt nach und nach ihre tollen Beiräte ein. Ein Plädoyer für die Quote, ja, die wir ja nur einführen, wenn wir müssen. Aber wir können ja schon mal drüber reden. Die Tube der Diversität. Leistung statt Quote. Warte. Weshalb die Quote nicht reicht und wir deswegen, warte mal, das war oben drüber, da war so ein Ding. Da, Nummer 4. Leistung statt Quote, weshalb die Quote nicht reicht und was wir stattdessen für mehr irgendwie Inklusion tun müssen. Die Quote ist noch nicht Quote genug. Will der über die Quote hinaus? Will der 5-Jahrespläne haben? Was geht? VEB der Diversität. Aber ja, Spotify Hauptsache. Ja. Kannst auf Spotify sitzen, zuhören. Ja, du kannst sie bei Spotify halt hören. Ja. Spotify ist auch Teil der Elite eigentlich. Bist du ein Antisemit? Ich bin Antisemant. Aha. Facebook is spending millions to plant radical activists in local newspapers. Renting out newsrooms to a left-wing agenda. Ja, das ist ein ganz interessanter Artikel. Facebook ist hier teilweise nur in der Headline wirklich ein großer Akteur. Es geht ein Verein, eine Initiative, die nennt sich Report for America in Amerika. Das ist ein relativ perfides System. Was die im Endeffekt machen, ist, die gehen, das ist erstmal eine Organisation, die begreifen sich selber als ein Chor, also nicht ein Chor, der singt, sondern ein mehr so ein Chor, eine Verbindung, eine Netzwerkangelegenheit. Aber was sie im Endeffekt machen, die schulen junge Nachwuchsreporter oder auch etablierte Reporter in intersektionalen und politischen Aktivisten schreiben und gehen dann auf finanzschwache lokale Nachrichten-Outlets zu und sagen, hier, wir haben hier einen qualifizierten Journalisten, der kann bei dir arbeiten. Wir zahlen die Hälfte des Gehalts, du zahlst 25% des Gehalts und wir helfen dir dabei, noch ein Fundraising-System aufzustellen bei dir, wo du den Rest des Gehaltes für deinen Journalisten dir noch von deinen Lesern quasi über Spenden sammeln kannst und von anderen uns angeschlossenen Institutionen und vielleicht kriegst du ja auch noch ein paar Spenden für deine Zeitung dazu. So, also die nutzen die schwache wirtschaftliche Situation von diesen Zeitungen aus und gehen sehr transparent und sehr kapitalistisch wirtschaftlich dabei vor. Was die machen, um gewissen Auflagen in Amerika zu entgehen, die nehmen keine staatlichen Fördergelder an, was ja schon mal an sich positiv ist. Aber ja, die nehmen halt Spenden auf Umwege auch von politischen Akteuren und halt von großen Konzernen und deren Diversity-Abteilungen halt an. Und ja, das ist ein ziemlich seltsames System. Und wie gesagt, die sind sehr transparent dazu. Ne? Die nennen sich selber das RF, Report for America Core. Ja, und ist ein bisschen beängstigend, wenn man sich das so anguckt. Ja, also da wird zum Beispiel irgendwo in Charlotte, North Carolina, bei einer lokalen Zeitung, da ist dann eine neue Reporterin, aber die wird dann angestellt und hat quasi dann ein Thema, sich nur um die Benachteiligten in der besonders reichen Stadt zu kümmern. So, ja, explizit darum. Die schreibt dann auch andere Artikel und steht halt als Mitarbeiter der Redaktion zur Verfügung. Aber quasi die Zeitung muss diesen Themen dann auch einen gewissen Raum einräumen. Und es ist halt wohl so, dass da es auch immer sehr lange Vorlaufzeiten gibt. Und diese Einsätze, die bezeichnen sich als Chor, ja, und das wird quasi so als Einsatz bezeichnet. Du tust deinen Dienst für 1 bis 2 Jahre für die gute Sache. Also es ist schon ein ganz schön perfides System. Und hier in diesem Artikel sind einige Beispiele dazu nochmal genannt. Und das ist ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Weil das Astroturfing vom Feinsten ist. Aber halt Infiltration der Nachrichten-Outlets, ja, und der Nachrichten-Outlets, die halt vor Ort sind und dann halt noch so ein bisschen zuverlässiger an sich sind als überregionale Medien, würde ich jetzt mal sagen, weil die einfach näher vor Ort sind. Ja. In Ungarn soll nur noch das Geschlecht bei der Geburt zählen. Im ungarischen Parlament wird derzeit ein Gesetz erarbeitet, mit dem das eingetragene Geschlecht bei der Geburt nicht mehr geändert werden kann. Ja? Für Transgender-Personen bedeutet das, fast täglich zwangsgeoutet zu werden. Okay. Fast täglich, aber habe ich das nicht so verstanden, dass bei uns, also, obwohl, nee, bei uns kann man dann das anpassen lassen, ne? Männlich oder weiblich. Aber weil da war, bei uns war ja auch dieser Streit, dass das D nicht für Transsexuelle stehen soll. Hm. Ja, das kritische Theorie-Paradox ist ja ein kleiner Twitter-Thread von dem James Lindsay. Das war ja einer von den drei Leuten, die diesen Hoax gemacht hatten, wo sie da alle möglichen progressiven Paper irgendwie vorgeführt haben aus dem wissenschaftlichen Bereich, in dem sie irgendwas geschrieben haben über Homosexualität bei Hunden im Tierpark und oder im Hundeauslaufgehege oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Und solche Dinge halt, um halt eben zu zeigen, dass sie da halt lauter so einen Humbug einfach für bare Münze nehmen und irgendwelche Behauptungen halt ungeprüft dann da durchgehen lassen. Und er schreibt ja halt eben, dass das Problem dieser kritischen Theorie und warum das halt mit dem Intersektionalitätsanspruch in der Wissenschaft alles so losgegangen ist, halt eben diese Selbstverstärkung ist, dass man irgendwie sagt, wir sind hier die kritische Theorie, wir machen Kritik von irgendwelchen Herrschaftsverhältnissen und so. Und alle Dinge, die jetzt diesem kritischen Geist irgendwie widersprechen, die sind halt per Definition schon falsch, weil ja nur dieser kritische Ansatz halt das einzig Richtige ist, weil das andere ist alles gefärbt mit irgendwelchen Biases und irgendwelchen Herrschaftsvarianten und deswegen kann das ja alles nicht stimmen. Und so hast du dann halt den Punkt, dass das immer, es geht halt nur schlimmer. Du kannst halt jemand, der sagt, okay, das und das und hier und da ist rassistisch, kann nur noch gestochen werden von einem, der sagt, nee, das ist sogar nochmal so und so, nochmal auch mal viel rassistischer nochmal obendrauf. Ne? Und das ist halt der Grund, warum sich das verstärkt. Und das fand ich halt ein ziemlich, also sehe ich eigentlich auch so, also nach allem, was ich da bisher mitbekommen habe, aber nochmal so als Leseempfehlung oder schickt sie jedem zu, der euch fragt, was Intersektionalität, was daran so schlimm sein soll oder so, kritische Theorie. Auf jeden Fall dieser Twitter-Thread hier ist ein guter Thread dafür. Kritik an kritischer Theorie ist Faschismus. Hey, wir sollten mal so eine Gegenbewegung gründen, so eine unkritische Theorie. Nein, eine superkritische Theorie. Also ich habe ja die Tage mit jemandem auf Twitter diskutiert, und habe dann auch gesagt, das, was du hier machst, ist halt kritische Theorie. Und dann hat er mich angemeckert und dann habe ich gesagt, du tust doch immer so, hat er gesagt, als müsse man irgendwie der Wissenschaft alles glauben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin der Meinung, man muss auch Wissenschaft auf Ideologie abklopfen. Ha! Hat er mich erwischt. Also genau das, was hier der Lindsay auch gesagt hat. Ich habe dann praktisch ein Werkzeug der kritischen Theorie genutzt, um ihn zu widerlegen und damit habe ich mich seiner Meinung nach selber ins Ausgeschossen. Ja, aber Qualitätskontrolle ist nicht etwas, was so nur oder ohne Theorie gemacht wurde. Ja. Sachen hinterfragen ist die Essenz von Wissenschaft. Du kannst nicht einfach Wissenschaft plus machen, wie Atheism plus und dann sagen, ha, guck mal. Ja, aber der Adorno hat das gesagt, also wird er das sicher auch als Erster und als Einziger gesagt haben. Ja, und nun ist der Adorno tot, okay? Was hat's ihm gebracht? Nix, siehst du mal. Experten begrüßen Verbot von Konversionstherapien. Oh je. MP3, MP4, Videostream dynamisch. Konversions. Ah, Mann. So dumm. Ja, aber warte mal. Ach so, ich freue mich falsch rum. Ja, Experten begrüßen das Verbot von Konversionstherapien. Okay, ja, das ist gut. Was ich nicht so ganz verstehe, was ist denn, wenn jemand aus freien Stücken so eine Therapie will, die kann er dann in Deutschland nicht mehr bekommen? Oder? Es geht um Minderjährige, nur bei der Nummer. Ach so, okay. Okay. Also, soweit ich das bisher verstanden habe, wenn da jemand was anderes weiß, dann sag's mir bitte, aber ich bin. Nee, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass es um Minderjährige geht, ja, stimmt. Minderjährigen generell untersagt werden, auch für Volljährige, deren Einwilligung auf einem Willensmangel. Also das, was ich skizziert habe, wird weiter möglich sein, so wie es aussieht. Also wenn jemand wirklich, ich meine, so irrsinnig die Idee auch ist und so falsch wahrscheinlich das Bedürfnis hat, sich da therapieren zu lassen, in Anführungsstrichen, dann soll er das auch tun können. Ich meine, die Leute dürfen sich auch Zuckerkügelchen verkaufen lassen. Wessen Tür quietscht da? Das ist keine Tür, das ist ein Herr Petersen, der nach Aufmerksamkeit verlangt. Love Parade. Antworten gibt es keine. Das Love Parade-Verfahren ist ohne Urteil eingestellt worden. Eine eindeutige Schuld für die Katastrophe ließ sich nicht nachweisen. Angehörige und Opfer sind entsetzt. Ja, ich finde das Ganze auch nicht gut. Mhm. Ja, also man muss dazu auch sagen, es ist vorzeitig eingestellt worden. Es sollte jetzt noch einmal weiterlaufen. Das Gericht meinte, die Angeklagten hätten aus seiner Sicht damals ihr Bestes gegeben, aber die Veranstaltung hätte niemals genehmigt werden dürfen, weil das Sicherheitskonzept schlichtweg schlampig war. Ja, wie das zusammenpasst, da wurde jetzt nochmal ein sehr, sehr umfangreiches Gutachten in Auftrag gegeben. Das sollte auch nochmal vor Gericht vorgetragen worden. Das wollten halt auch die Nebenklägerfamilien alle haben und viele Leute in der Öffentlichkeit auch. Und im Mai hätte der Herr Gerlach, der das Gutachten gemacht hat, vor Gericht erscheinen sollen, um Fragen zu beantworten. Doch die Termine wurden aufgehoben jetzt schon im April. Und das ist jetzt eingestellt worden, weil halt, ne? Dabei würde man so immer weniger Leute, die im Fokus der Strafverfolgungsbehörden halt standen und der Staatsanwaltschaft. Der Bürgermeister wurde ja schon relativ lange entlastet. Ja, und da die 6 Verwaltungsangestellten, da war klar, denen kann man nicht so die große Schuld nachweisen, weil die halt auch alle mehr indirekt beteiligt gewesen sind, aber trotzdem sollte da jetzt wenigstens nochmal, der Punkt ist der, dass aus diesem Gutachten vielleicht auch nochmal neue Erkenntnisse hätten kommen können, ob es vielleicht auch andere Leute gab, die irgendwie beteiligt waren, ja, und die Schuld, man Schuld hätte zuordnen können, ja, wie es ja jetzt nicht der Fall gewesen ist bei den anderen Leuten. Und super. Klasse. Ja, ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, wie man da halt nicht wirklich einen Schuldigen ausmachen kann, weil irgendwer muss ja diese beschissene Location erlaubt haben. Also darum geht es doch eigentlich, dass die Location komplett ungeeignet war. Ja, genau für solche Sachen gibt es ja diese ganzen Vorschriften und halt auch zuständige Leute. Aber es ist halt schon recht früh im Prozess so gewesen, dass halt immer mehr Leute aus dem Fokus geraten sind, denen man vielleicht eine Schuld eher zuordnen hätte können. Und die Leute, wie gesagt, die jetzt am Ende übrig waren, das waren halt irgendwelche Akteure, irgendwelche Funktionäre, die halt irgendwelche Entscheidungen abgenickt haben oder bestätigt haben, dass irgendwas so war, wie es dann vielleicht doch nicht gewesen ist, nach anderen Einschätzungen. Der Zuschauer Saleratus empfiehlt dazu den Artikel von Thomas Fischer im Spiegel oder auf Spiegel. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen und ist wahrscheinlich für jeden, der dann tiefer einsteigen will, auch ein vernünftiger Rat. Ja, ich habe das Ganze damals ja leider mitbekommen und deswegen... Du warst da, oder was? Sehr schön. Ja. Oh. Naja. Krass. Ist auch schon lange her, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache. Aufkauf von Staatsanleihen durch EZB, teilweise verfassungswidrig. Hat diese Woche für sehr hohe Wellen geschlagen. Tut es auch immer noch und empörte EU-Politiker regen sich über die deutschen Gerichte auf und andere Sachen. Worum geht es konkret? Es geht darum, dass die Europäische Zentralbank Sachen tut, die sie normalerweise nicht tun sollte, von ihrer Konstitution her. Und das ist unter anderem, dass sie von Banken Staatsanleihen, die die in dem Bestand haben, aufkauft und in ihren eigenen Handelsbestand nimmt, was eigentlich nicht so sein sollte. Eine Staatsfinanzierung betreibt. Eine Rettungsnotmaßnahme und eine von vielen. Und Ja, bei dieser Maßnahme ist es jetzt so gewesen, dass das Karlsruher Verfassungsgericht anhand der Aktenlage entschieden hat, dass da die deutschen zuständigen Behörden nicht vorher sich damit beschäftigt haben. Und weil sie sich vorher nicht damit beschäftigt haben, haben sie die Chance verpasst, Einspruch einzulegen dagegen, was sie hätten tun müssen, ja, und wozu sie auch befugt gewesen wären. Und also das Problem ist, die EZB hat was gemacht, was ihre sogenannte Kompetenz überschritten hat. Ja, im Lissabon-Vertrag wurden diese Kompetenzen sehr klar geregelt, oder was heißt sehr klar, eigentlich nicht sehr klar, aber in diesem Fall schon sehr klar geregelt. In dem Fall wird ja über die Europäische Zentralbank auf die Hoheit der Bundesrepublik Deutschland zugegriffen, weil die Bundesbank angewiesen wird, an diesem EZB-Programm teilzunehmen. So, und das macht die muss die Bundesbank nicht machen, weil die Finanzhoheit immer noch bei den Nationalstaaten liegt. Und ja, es wurde einfach gemacht, ja, aber es wurde einfach nicht das normale Verfahren eingehalten. So, und wenn das normale Verfahren eingehalten worden wäre, dann wären ein, zwei kleine Änderungen gemacht worden und dann wäre das Ganze auch verfassungsmäßig korrekt gewesen. Und das ist jetzt keine große Keule, dass alles für verfassungswidrig erklärt wird. Nein, es ist an sich nur ein Verfahrens- und Formfehler, der korrigiert werden muss. Um den Verfassungsbruch zu heilen. Und deswegen wurde die Bundesbank jetzt angewiesen, noch für die nächsten 3 Monate an diesem Programm weiter teilzunehmen. Allerdings, wenn innerhalb von diesen 3 Monaten der EZB-Rat, also der Europäische Zentralbank-Lenkungsausschuss, nicht quasi dieses Verfahren nochmal durchgelaufen hat und Deutschland quasi seine Bedenken zur Geltung bringen kann und das Ganze dann noch ein bisschen verändert wird, dass es dann verfassungsrechtlich konform ist. So, dann darf alles so weiterlaufen wie bisher. Also es wird sich nichts ändern. Es sei denn, die kriegen das jetzt innerhalb von 3 Monaten nicht hin, die Briefe hin und her zu schicken. Ich erinnere mich dann an so eine Situation, wo sie den Draghi gefragt haben, ob das irgendwie rechtens wäre oder so. Und er hat, glaube ich, sowas geantwortet wie, da müssen sie die Staaten fragen, die machen das. Oder ist das was anderes gewesen? Kannst du dich erinnern? Also grundsätzlich ist das sehr undurchsichtig, ja, weil man kann das ganze Verfahren total kritisieren, aber die meisten Leute machen das ja nur aus politischen Erwägungen. Deswegen. Oder haben Staaten irgendwie Firmenanteile gekauft oder so, und das ist nicht so, ne? Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Das war das offene Marktprogramm. Ja, kann sein, dass ich das verwechsle. Mhm. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Es gibt jetzt auch einen Pandemie-Plan, wo auch Kreditlinien zur Verfügung gestellt werden. Also es gibt immer wieder neue solche Programme. Und das war jetzt das explizite Programm, um quasi die Liquidität für Staatsanleihen von europäischen Staaten, die höhere Zinsen quasi, beziehungsweise höheres Ausfallrisiko haben und auch höhere Zinsen. Ja, die Ulla hat gesagt, wenn das so ist. Liquide gehalten werden, das war der einzige Grund. Ja, ja. Da hat die Europäische Zentralbank schon schlimmere Sachen gemacht. Aber ich finde es trotzdem nicht gut. Das ist halt eine Frage von Selbstverständnis auch, ne? Das ist halt die Kritik direkt, da wird direkt ein großes Fass aufgemacht. Ich habe es ja gerade gesagt, das ist eine Sache, das wird in den nächsten 3 Monaten geheilt werden. Ansonsten hört die Bundesbank auf, an diesem Projekt teilzunehmen, was schwierig wäre, weil dieses Programm dann kippen könnte. Aber das ist eine reine politische Sache. Und auch hier dieses Ursula von der Leyen, Erwägverfahren gegen Deutschland, das ist, haben sie nichts anderes zu tun. Also das, was das Verfassungsgericht gesagt hat, war richtig und wichtig. Jetzt zitiere ich mal vorher Frau Merkel. Aber diese Reaktionen, das ist wirklich lächerlich. Schmierentheater. Naja. Ich hatte den aber nicht eingereicht. Gab es da noch was? Ja, ich habe den eingereicht, du hast das schon kommentiert. Das kann ich noch nicht besser machen hier. Hyperinflation, Iran streicht 4 Nullen aus Land. Das droht uns auch. Pass auf. Ja, habe ich so Spaß aber gesagt, das habe ich in der Türkei schon mal erlebt. Da kam ich da irgendwie in Urlaub hin und da wurden gerade vorher 3 Nullen abgestrichen. Also, okay. Als Reaktion auf die grassierende Inflation streicht Iran 4 Stellen aus seiner Landeswährung. Das bereits im vergangenen Jahr bekannt vom Parlament gebilligt, wie die Nachrichtenagentur ISNA berichtet. Zudem wird der Name der Währung von Rial zu Toman geändert. Dieser ist schon heute in der Bevölkerung verbreitet, wobei ein Toman 10 Rial entspricht. Ja, In D-Mark zu Euro oder wie? 15-0 dann auch noch, ne? Ja, Rian heißt jetzt Thoman, sonst ändert sich nichts, sag ich dann. Genau. Ja, halt einfach, ja, die Antwort auf. Wir können die Scheine weiter benutzen. Die Antwort auf mehr Zettel drucken ist Nullen rausstreichen. Ja, das ist halt immer die Gefahr, ne? Wenn man so viel Geld ins Land bringt, dass dann irgendwann auch Inflation passiert. Könnte man dann die Zettel nicht ohne die Nullen drucken, schon von vornherein? Das ist natürlich eine normale Sache, dass Währungen manchmal sowas machen, aber natürlich im Fall von Iran besonders extrem. Venezuela war ja auch so ein Fall, die hatten aber noch ein paar mehr Nullen, die sie wegstreichen mussten. Ja, ich weiß nicht, ob wir vor sowas gefeit sind heutzutage. In Deutschland gegeben hat es das ja auch schon. Lass die Finger von Venezuela. Die Europäischen Zentralbank vorhin. Ja. Eine Sache, dass es machen soll, war ja einerseits die Liquidität von den Staatsanleihen aufrechtzuerhalten und die zweite Sache, die es machen soll, war Inflation anzukurbeln. Ja, sicher, haben wir im Prinzip immer zu wenig von gehabt angeblich. Wir sind in einer, wir sind in Gefahr, in eine deflationäre Phase abzurutschen. Das ist natürlich eine absolut schwachsinnige Aussage meiner Meinung nach, aber das ist ja die Policy, die die fahren. Ja, aber es werden ja immer so riesengroße Geldbeträge rausgedruckt, weißt du? Es hat aber noch niemand versucht, einfach einen Euro zu drucken. Nur einen. Dann passiert doch niemandem was, weißt du? Aber wir haben Kapitalismus, ne? Weil der Staat irgendwie mit Milliardenbeträgen um sich wirft. Ja, muss man auch nochmal auf die Zunge so gehen lassen. Ja. Breaking down the absolutely bad shit botched coup attempt against Venezuela's Maduro. Was ist denn hier passiert? Ja, hier ist was ziemlich Lustiges und Seltsames passiert. Also Venezuela ist ja generell ein großes Problem. Staat ist kurz vor dem Kollaps und die ganze Ölangelegenheit hat sich ja auch erledigt für Venezuela. Die werden ihre Maschinen in den nächsten 10 Jahren nicht wieder anfahren können. Da ist einfach nur tatsächlich die Frage, ob Venezuela innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre einfach zu sowas wie Afghanistan wird oder ob umliegende Länder sich Teile von denen einverleiben und oder was da passiert, weil Venezuela ist wirklich ziemlich am Ende. Und ein Faktor ist ja auch der krasse, nicht offen geführte Krieg mit Amerika. Ja, und Amerika hat ja Kopfgelder auf Maduro und auf verschiedene andere Regierungsangehörige ausgesetzt. Ja, und es gibt ja tatsächlich halt Söldner, die versuchen, sich dieses Kopfgeld zu holen. Ja, kommen wir jetzt zum Makuto Bay Raid. Ja, im Endeffekt, was ist hier passiert? Ja, wenn wir uns bei Wikipedia angucken, die haben ja immer so eine schöne Auflistung, wer die beteiligten Kriegsparteien waren. Auf der einen Seite haben wir Venezuela, die venezuelische Armee, unterstützt von Russland. Auf der anderen Seite Silvercorp, USA, eine private Security-Firma in Miami und einige venezuelanische Dissidenten, die ehemalige Armeeangehörige und politische Unterstützung von Juan Guaido, was ja quasi der von Amerika zu allen großen Staatsgala-Festen eingeladene Ehrengast ist, der Amerika bezeichnet ihn ja als legitimen Präsidenten Venezuelas im Exil, ne? Solche Sachen. Ja, aber die ganze Sache ist eine private Angelegenheit gewesen. Der amerikanische Staat hatte da überhaupt nichts mit zu tun, gar nichts, überhaupt nichts und null und gar nichts. Und natürlich waren alle Beteiligten ehemalige Armeeangehörige, aber die haben für diese Sicherheitsfirma gearbeitet und halt noch weitere. Man könnte halt schon sagen, dass die Amis was getan haben, nämlich dazu angestiftet. Ja, ich meine, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt. Das ist ja nach amerikanischem Recht gar nicht verboten, zum Beispiel für Polizei anzustiften, ne? Also geplant war im Endeffekt eine mehrstufige Aktion, ein Frontalangriff und ein Kidnapping von verschiedenen Regierungsangehörigen als erste Stufe und dann verschiedene weitere Aktionen mit bis zu 300 Söldnern, die an dieser Aktion teilnehmen sollten. Was sehr seltsam war, ist, dass im Vorfeld diese ganze Aktion quasi an die Presse geleakt wurde. Die Associated Press hatte vor einiger Zeit schon darüber geschrieben und hat auch schon Details des Plans quasi veröffentlicht gehabt, der dann aber seltsamerweise trotzdem am 1. Mai so durchgezogen wurde. worauf dann die Regierungskräfte natürlich vorbereitet waren. Und wo die dann mit ihren zwei Booten da angefahren kamen, waren die halt vorbereitet. Das erste Boot wurde ziemlich zusammengeschossen, ne? Die meisten sind umgekommen. Und das zweite Boot, da wurden die meisten Leute halt verhaftet und sind jetzt in Venezuela im Gefängnis. Und ja, die ganz schön krasse Aktion. Und viele Details der Planung und allen anderen Sachen könnt ihr in diesem sehr schön zusammengetragenen Artikel nochmal durchlesen. Da ist wirklich so viel dran. Da glüht der Aluhut so derbe, aber ist schon, ja, ist eine richtig filmreife Aktion. Und aber mehr quasi eine Komödie als ein richtiger Film. Es ist halt tragisch natürlich, dass Leute dabei gestorben sind. Das ist natürlich schade. Aber ja, und der Redelsführer, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt in Amerika auch im Gefängnis wegen im Zusammenhang mit Drogenschmuggeln. Und ich muss mal auch ganz ehrlich sagen, bei den Söldnern habe ich jetzt nicht ganz so viel Trauer in mir, wenn es die erwischt. Also, ganz ehrlich, so Leute braucht keiner, die für Geld irgendwo hingehen und Krieg führen. Fuck off. Ja, also, und wie gesagt, es hat auch einen Wikipedia-Artikel, Makuto Bay Raid mit C, Makuto Bay Raid. Hier haben wir einen Artikel über the new.com-Bubble is here. It's called Online Advertisement. Das ist ein Artikel, ich folge dem Burry auf Twitter. Also Burry aus The Big Short kennt vielleicht der eine oder andere, der die Krise, also die Subprime-Krise vorausgesagt, 2005 schon geschortet und erst den ein oder anderen Monat später ist der Markt zusammengebrochen. Und er hat den Artikel geteilt und meinte, ah, das ist voll wichtig und so. Und bin mir da jetzt selber aber nicht so ganz sicher, weil das in der Werbung jeder zweite Dollar rausgeschmissenes Geld ist. Das ist irgendwie so ein Spruch, das steht in jedem Marketing-Lehrbuch. Und die haben jetzt hier herausgefunden, dass halt vieles im Marketing halt Humbug ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine richtige Bubble ist oder nicht, aber mal gucken. Ja, ich sehe die Bubble eher in Bots, aber Bots tut der Artikel nicht erwähnen. Also. Sehr gut. Endlich mal eine gute Überschrift. Das freut mich. Das geile Scheiße, Alter. Space Mining. Ja, also, es geht um, fangen wir erstmal an. Amerika hat ja ein Programm, das nennt sich Project Artemis. Die wollen ja eine Mondbasis errichten und ja, bis zum Jahr 2022 an sich, das ist schon in 2 Jahren, aber jetzt wurde es verschoben bis auf 4 Jahren. Das heißt, die wollen in 4 Jahren eine funktionierende Mondbasis haben. So, das erwähne ich immer wieder gerne, weil irgendwie scheinen die Leute das nicht zu checken, wie krass das ist. Aber komisch, weil die haben doch angeblich auch alles an Raumflügen abgesagt oder so, wie war das? Deswegen kann der Musk doch da ein Geschäft machen wohl. Und die NASA nichts mehr macht demnächst, habe ich gehört. Aber okay, was man so hört. Das ist ja alles schon mit eingeplant, ja, dass der Donald Trump da auf Kooperationen mit irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen setzt, ist ja wohl klar. Aber es geht hier nochmal um etwas anderes, und zwar geht es um den Mond als Ressourcenquelle. Ja, da gibt es ja verschiedene internationale Abkommen, unter anderem die Outer Space Treaty, die Amerika ja nicht unterzeichnet hat, aber alle Leute halten sich da dran und deswegen muss Amerika halt auch das irgendwie achten, aber versucht ja auch immer irgendwelche Ausweichswege zu finden. Die haben ja beispielsweise für amerikanische Staatsbürger und Privatunternehmen, ja, diese Outer Space Treaty, die gilt für Staaten, haben die ja schon gesagt, ja, die dürfen, die haben einfach einseitig gesagt, ja, ihr dürft Weltraum, ihr dürft Dames abstechen und das quasi machen. Ja. Aber das reicht halt nicht wirklich aus, wenn die Amerikaner das einseitig machen und deswegen wollen die jetzt quasi so ein internationales Framework, wieder so ein Framework machen, und zwar die sogenannten Artemis Accords. Ja, da sollen wir als Deutsche auch mit dran teilnehmen. Ist noch nicht offiziell vorgelegt worden, aber ist bekannt gegeben worden. So. Und das würde quasi ein so etwas erzeugen wie die Sonderwirtschaftszonen im internationalen Seerecht. Ja, es gibt ja die territorialen Hoheitsgewässer. So, die sind ja, die sind direkt an der Küste. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Hinterkopf. Und dann hat man nochmal die Sonderwirtschaftszonen nochmal 10-mal so weit außerhalb. Ja, da dürfen andere Länder auch bestimmte Sachen machen, aber sowas wie Öl bohren oder sowas geht nicht. Ja, also und so auf analog dazu könnte man beispielsweise auf dem Mond sogenannte Sonderterritorien machen. Ja, also man kriegt Sonderterritorien zugewiesen, wo man halt die Rohstoffe fördert. Und dann gibt es Safety Zones, also Sicherheitszonen drumherum, an die sich andere Länder und explizit auch andere Cooperations halt halten müssen. Die müssen halt Anfragen stellen, bevor die da durchfahren und so weiter und so fort. Das ist alles recht technisch, aber das muss erstmal geregelt werden. Warum? Weil jetzt wirklich die heiße Phase mit dem Mond beginnt. Ja, in den letzten 5 Jahren hat man so interessante Erkenntnisse über den Mond gewonnen, dass man jetzt quasi 2 unterschiedliche Ansätze hat, wie man Rohstoffe direkt auf dem Mond fördern und verarbeiten und zur Produktion nutzen kann. Das eine ist, dass man quasi den Schotter, der einfach auf der Oberfläche rumliegt, dass man den einsammelt und auswertet, weil der besonders reich an gewissen Rohstoffen sind, ja, wie Titan, Aluminium, Silizium, aber halt auch gebundenem Sauerstoff. Ja, und was man gerade in den letzten 3 Jahren festgestellt hat, ist, dass es sogenannte Untersee-Eisseen gibt. Ja, in Zonen, wo das Sonnenlicht nie hinkommt, da gibt es wirklich unter der Oberfläche riesige gefrorene Seen und die kann man halt auch ausbeuten. Ja, also und quasi mit diesen beiden Methoden kann man quasi fast alles, was man auf dem Mond braucht, ja, zum Überleben dort fördern. So, es gibt immer noch ein paar Sachen, die man von der Erde in sehr großen Mengen halt holen müsste. Natrium-Sachen und solche, also bestimmte bestimmte Mineralien, die es auf dem Mond nicht gibt. Aber andere, die hier relativ schwierig abzubauen sind, sind da sehr einfach abzubauen. Bestimmt angenehmer als auf dem Mars. Also ich finde das Ganze super, super interessant, weil nochmal, ich glaube, es ist eigentlich so klar, wie schnell da in ein paar Jahren sich das ganze Paradigma ändert, dass man sagt, ah ja, das, auf dem Mond, ne, da, das dauert noch. Ne, das geht jetzt ganz schnell vielleicht. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Vielleicht finden sie ja den Antrieb der Zukunft für die Autos, die nicht verkauft werden hier. Dann ist sicher auch mal so eine Meldung. 1 Million unverkaufte Autos stehen bei den Händlern vor der Tür. Und damit steht auch eventuell eine gewaltige Pleitewelle an, heißt es. Hier wird es ein bisschen aus Sicht der Händler gesprochen und so. Also etwas gejammert natürlich, auf hohem Niveau, wie es das gehört. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eben auch nicht ganz billig ist, wenn man so ein paar Autos auf dem Hof stehen hat. Ich glaube, bei GM war das damals ein Problem hatten, dass auch riesen Parkplätze voller Autos standen, Neuwagen, die kein Mensch haben wollte und brauchte. Ja, und jetzt wird aber auch Gott sei Dank natürlich nicht produziert, aber die Händler haben da ja nicht viel von. Warten eben, hoffen darauf, dass es bald vorbei ist und wünschen sich natürlich eine Prämie vom Staat. Schon wieder, oder ja, was? Wo sind wir hier? Im Kommunismus? Ja, und dabei wurden schon bei der letzten Prämiengeschichte Autos verschrottet, die nicht hätten verschrottet werden müssen ohne Ende. Also ich als nicht, das ist ja auch ein Umweltaspekt, ne? Ich als Nicht-Führerscheininhaber werde doch da verarscht. Ich kann mir ein Auto kaufen, mir es hinstellen und mir es angucken. Mehr darf ich aber nicht. Warum wird es privat für ein Genügen von Leuten gefördert? Zumal ja, wenn man sich die Flotten auf den Straßen anguckt, die Autos noch neu genug sind. Also es ist ja nicht mehr so. Die kommen ja auch zu dir, die Sachen mit dem Auto, mit dem Pizzadienst oder so zur Not. Ja, aber das sollte ja eigentlich der Pizzadienst tragen, das Auto, nicht die Regierung. Ja, genau. Dann bezahlst du Umwege natürlich über Steuern dann doch mit, natürlich. Ne? Wir brauchen einfach eine staatlich geförderte Pizzeria, fertig. Wasserstoffstrategie, drängende Zukunftsfrage, mehrfach vertagt. Seit Monaten streitet die Bundesregierung, wie Wasserstoff als klimafreundlicher Energieträger eingeführt werden soll. Forschungsministerin Karliczek drängt zur Eile, kommt diese Woche die Einigung? Ja, also sie wollen das wohl machen mit dem Wasserstoff, allerdings sind sie sich nicht darüber einig, in welcher Menge. Also sie wollen irgendwie Gigawatt schaffen oder so. mit Kapazitäten. Und da wissen sie nicht, ob 5 oder 30. Die einen sagen eben 5, die anderen 30. Und was ich vor allen Dingen eben wichtig fand an dem Artikel war, dass dem Wasserstoff im Auto eine relativ klare Absage erteilt wird. Das wollen sie irgendwie überhaupt nicht. Dabei ist auch nicht gesagt, ob Brennstoffzelle oder mit Explosionsverfahren. Ich gehe mal davon aus, dass auch Brennstoffzelle gemeint war, aber sie wollen das nicht. Und haben die auch irgendwie gesagt, wo sie den Wasserstoff mit niedriger Energieintensität herbekommen? Also, den sie doch ja, für die Großindustrie brauchen sie den ja nicht unbedingt, ne? Können sie ja den hochintensiven Ruch nehmen, sozusagen, und wollen damit. Ja, aber dann verfeuern wir Kohle, um Wasserstoff zu erzeugen, um Strom zu erzeugen. Das sollte eben natürlich nicht passieren, sondern das soll natürlich mit Windrädern erzeugt werden. Ja. Ist schon klar. Ja, und inwieweit das klappt oder nicht klappt, das kann ja, wir können ihn leider heute keinen Wasserstoff, wir können ihn heute leider keinen Wasserstoff liefern, es windet nicht. Autos ja, mit nur Wasserstoff kannst du dann eben auch lagern, wenn es nicht windet. Ne? Das ist dann der Vorteil, das sehe ich auch ein. Diese Effizienzgrade sind ein bisschen schwierig, fängt dann bei LKW an, ungefähr sich zu rechnen oder beziehungsweise dann mit Diesel zumindest gleich auf zu sein. Ja, da muss man eben. Ich habe mir nach der letzten Woche ja auch den Planet of the Humans angeschaut, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Ja, das ist im Prinzip auch zuvor so. Das ist schon. Viele sagen, die Daten wären alt und der wäre nicht. Viele Dinge wären nicht haltbar aus dem Film. Aber trotzdem hat er mir schon ein bisschen so die Augen geöffnet. Der Tenor stimmt schon, wenn wir in Deutschland die Energie, die wir brauchen oder die wir mit Kohlekraftwerken erzeugen, mit Windrädern erzeugen wollen, dann müssen wir 300.000 Stück hinstellen und dann hast du überall Windräder stehen, beziehungsweise so viele Ecken gibt es überhaupt nicht, wo Wind bläst. Ne, das ist ja, und die Schistler musst du alle paar Jahre musst du sie halt neu aufstellen, mehr oder weniger. Dazu, ja, von wegen erneuerbar, beziehungsweise ja, einmal hingestellt und ewig kassiert oder ewig Energie gezogen, das geht ja damit eben auch nicht. Ne? Was ist also so Wind? Freie Energie mäßig. Woher kommt Wind überhaupt her? Was ist das? Das ist, musst du analog einer Implosion nach Schauberger. Ja, und die vielen anderen Probleme, die dabei einhergehen, also soll ja auch irgendwie sowas wie Trockenheit unter den Windrädern geben oder so, dass sie die Energie aus dem Wind nehmen und so weiter, ne? Aber weißt du was, das ist schon okay. Wir bauen einfach Windräder an die Küste, denn der Meeresspiegel droht weitaus stärker zu steigen, als bislang erwartet. Da. Ja, das hat der Herr Ramsdorf rausgefunden. Herr Ramsdorf ist ja, glaube ich, der Leiter oder so, oder einer der Obersten da beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und die Meldung ist daraus entstanden, dass er rumtelefoniert hat und hat mal bei den Leuten gefragt, die er so kennt aus der Wissenschaft, wie die das so meinen. Die meinen alle, dass das irgendwie schlimmer wird und dann melden die das halt auch, ne? Was da dran ist, also sachlich, fachlich irgendwie erstmal gar nichts. Das war tatsächlich nur eine Umfrage, ne? Und so werden dann eben Klimameldungen gemacht teilweise. Also der Ifo-Geschäftsklimaindex, nur der. Ich fand vor allen Dingen den Abschluss von dem ganzen Ding sehr, sehr vielsagend. Nämlich stand hier, deshalb sollen bei den finanziellen Hilfen für Corona-geschädigte Wirtschaft auch keine klimaschädlichen fossilen Industrien wieder hochgepäppelt werden. Ja, genau. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, warum man das sagt, dass jetzt der Meeresspiegel gleich nochmal doppelt dreimal so hoch wird. Meeresspiegel just got 4 feet taller. Die Frage ist, was ist mit fossilen Unternehmen gemeint hier? Ja, ist damit auch Gas gemeint? Ja, ihr habt ja gerade über die Dokumentation gesprochen. Ein sehr wichtiger Punkt in der Dokumentation ist, dass in Amerika, nur um kurz was Inhaltliches dazu zu sagen, dass parallel zu Solarkraftwerken, um die Netzspitzen auszugleichen, die ja durch die Schwankungen der Einspeisung entstehen, dass dort Holzkraftwerke, die Holz verfeuert haben, entstanden sind. Als Biomassekraftwerke. Genau, Biomasse heißt das. Und das gibt es bei uns auch ganz ordentlich viel. Klimaschutz. Ja. Eine ähnliche Sache passiert in Deutschland mit Gaskraftwerken. Nur soll ich dazu sagen. Ja, deswegen, das sind, glaube ich, meiner Meinung nach nicht viel. Es gibt einige Überzeugungstäter, ja, aber die meisten Leute, die springen da eher auf diesen Zug drauf, um Geld zu machen. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass sie in dem Holzkraftwerk jede Menge alte, geschredderte Autoreifen mit in den Ofen schmeißen müssen, damit es heiß genug wird, um das nicht getrocknete Holz zu verbrennen. Ja, das ist mechanisch. Genauso wie es halt notwendig ist, das Ganze mit diesen riesigen Trucks durch die Gegend zu fahren. und die Bäume natürlich zu fällen. Ne? Ja. Also dieses eine Bild fand ich faszinierend von diesem riesigen Bagger, der in der Mitte von diesem großen Kreis aus Baumstämmen stand und die da aufgeschichtet bzw. zum Verbrennen gelagert hat. Ey. Was da an Wäldern weggeht, ich möchte es gar nicht wissen. Und das, wo wir von CO2 reden die ganze Zeit, ja. Abholzen und verbrennen. Das ist auf jeden Fall eine Alternative, ey. Ja, das ganze Biomasse nennen, ne? Also nächstes Mal, wenn man so einen Ökoaktivisten trifft, erstmal fragen, was er denn von Biomasse hält. Ja, das war auch eine sehr gute Szene, als er dann da auf dieser Demo war und die Leute nach ihrem Standpunkt zur Biomasse befragt hat und eigentlich alle so, ja, das ist bestimmt gut, ne? Kann ich Ihnen jetzt so genau auch nicht. Da muss ich mit unserem in Deutschland nicht als Biomasse, nicht in Energie. Wir haben ja die Gülle-Dinger. Die gelten ja bei uns als Biomasse. Deswegen, ich glaube, da ist es mit der Begrifflichkeit einfach unterschiedlich. Verbrennen wir keine Bäume? Wo bei uns, glaube ich, auch einiges mit reingenommen wurde in die Biomasse-Verordnung. Also ja, alte Bäume, wieso nicht? Ne? Holz bei uns drin ist. Da gab es ja auch diese Grafik, dass Europa halt aus der ganzen Welt Holz importiert, um es zu verbrennen. Ja, auch geil. Ja, kann man vielleicht nochmal rausfinden, bis nächste Woche oder so. Also auf jeden Fall gibt es ja diese Holz-Pelletöfen, ne, die in der Zeit noch so im Trend waren. Schimpft der Kachel mit dem Geschlechterunterschiede sind universell. Wenn du 1 Million Studenten nimmst und ihre Fähigkeiten und Interessen anguckst, also die Notenprofile, kannst du mit, was war es, 61 oder 63%iger Wahrscheinlichkeit sagen, welches Geschlecht der Schüler hat. Also wenn du die Daten halt auswertest. Was ich interessant finde. Ach. Ja. Das war's auch schon. Nein, doch auch. Oh. Ja. Es gibt Männer und Frauen. Wir müssen mindestens jede zweite bis dritte Woche müssen wir da eine Studie zeigen, dass es Geschlechtsunterschiede gibt. Ja. Ich habe letzte Woche, als du nicht da warst, auch Blank Slate geschildert. Ah, sehr gut, sehr gut. Kaufte Blank Slate. Und Miete pro Kopf von Abel DiPerian. Ja, auch sehr wichtiges Spiel. Full Disclosure, der Abel, der das Spiel geschrieben hat, das ist der Abel hier. Also Full Disclosure, ja, hier so. Ja, also ich kenne den auch persönlich. Oha. Ja. Ja. Hier, Call for Gender and Identity Correspondent. Jesus. Jesus. Das ist doch nicht wahr. Call for credit card freeze. Ich melde mich hier aus Gender im Land Identity und die neuesten Nachrichten, oder was? Mega Mohan. Das ist der Mega Mohan. Der Mega Mohan. Mega Mohun. Das ist wie die Frau von dem Prinz, nur noch mehr. Und die ruft nach einem Kreditkarten einfrieren auf Pornseiten. Ja, weil Pornos sind degeneriert und gehören deswegen verboten und man fängt an mit der Bezahlungsmöglichkeit. Das ist doch ein Alt-Right-Talking-Punkt. Ja, man sagt wegen Menschenhandel und so und du kannst Alter nicht verifizieren und ja. Und deswegen kein. Nur die Pornoindustrie gibt es doch schon länger und da hat man nie eine Alterskontrolle eingeführt? Nie. Okay. Bist du älter als 18? Ist ja nie geklappt, ne? Did the Catholic Church oppose streetlights? Some notes on the Papal State in the 1830s. Oh je, Mine. Ja, das hieß, dass das Straßenlicht dazu führt, dass der König abdankt. Und Kulturmonarchismus. Ist wichtig und richtig und deswegen hat der Papst sich für den Kulturmonarchismus eingesetzt und wollte eben keine Straßenlampen. Und ich finde aber gut, dass Gregor der 16. sich dafür eingesetzt hat, das Gaslighting zu bannen. Ich finde das auch eine schreckliche Taktik, Leuten da was einzureden. The Church argued that God very clearly established the delineation between night and day and putting lights up after sundown flew in the face of God's law. Aha, okay, ja, genau. Also jetzt hast du so ein Schöpfer, der alles geschafft hat und alles lenkt und steuert und kontrolliert. Alles ist sein Plan und dann hat jemand so einen Plan für so ein Straßenlicht und dann so, nee, das ist nicht Gottes Plan. Das ist nett. Yeah, it's not spread that far as yet, but claims to be from crack.com. Ja, da ist ein Bild da links unten in der Ecke, crack.com, so eine Satire-Seite, ja. Nee, aber das hat der Papst tatsächlich versucht und hier weiter wird dann darüber argumentiert, dass die Kirche toll ist und so. Also es ist irgendein Gläubiger, der sich darüber aufregt. Also ich kann es nicht glauben. Aber ich habe zwei Bücher ausmachen können, in denen das drinsteht. Also, ja. Mal, liest du in deiner Freizeit? Nein. Gut, ich dachte schon. Du bist mir schon zu schlau hier, weißt Sachen, die ich nicht weiß. Ja, der weltgrößte Wasserpark in Hanoi hat der gestanden. Und zwar für ein ganzes halbes Jahr. Hanoi klingt einfach wie so ein Bezirk in Bayern. Hanoi. Und dann kam der Bagger und hat der Kleine gerockt. Und das Hanoi. Das GFK-Zeug, das Neue. Und zwar, weil das ein Illegal, weil er einfach illegal dahin gebaut wurde, ohne Genehmigung. Aha, statt das irgendwie zu verscherbeln oder so, die Sachen haben sie es einfach abgerockt. Wieder. Hallo, kein Wasserpark ist illegal. Die möglichste Aktion drin, aller Zeiten. Da stand auch drin, dass ein paar Leute gestorben sind. Das war die nicht nur ohne das Einreißen vom Wasserpark. Zwei Leute, um genau zu sein. Wie? Wenn man keine Genehmigung einholt, hält man sich dann an Sicherheitsvorschriften? Fragezeichen. Ist das ein Ich meine, wenn die schon beim Betrieb so aussahen, die rutschten, verstehe ich, warum. Wahrscheinlich nicht. Jetzt verloren hier. Aber ja. Wasserpark. Ohne die Sätze. Ich muss an Cartman denken und Too Many Minorities in My Waterpark. Und dann das Viertel heißt Hadong. Hadong. Ja, das ist das Geräusch. Das ist das Geräusch, genau. Was der Wasserpark macht, wenn er abgerissen wird. Hadong. Genau. Das ist der Wasserpark. Aber bitter, denkt man ja an die Kinder und so. die können sich jetzt Survivors nennen, die Kinder. Junge. 6 Monate, nachdem es aufgemacht wurde. Schlimm. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Kein Wasserpark ist illegal. Lasst euch nicht gendern. Geht bleibt gesund, ne? Geht fördert nicht in den Wasserpark, weil der hat momentan noch geschlossen wegen der Corona. Ja, genau. Fördert, was für freier Dienst zerschmettert, was für Staat. Genau. Auf Abels Buch und geht auf thatsafespace.net. Danke, tschüss. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass Wasserparks der Freiheit schaden? Weil die zerschmettern ihn ja auf dem Bild. Wasserpark wenn sie in Vietnam stehen. Das ist ja so ein grundsätzliches Problem in Hanoi. Fun ist ein Wasserpark. Es gilt hanoisches Recht in hanoischen Wasserparks, ja. So wird doch Spaß auf jeden Fall ernst. Wie ist das eigentlich, wenn man in Hanoi verwohnt, Chris? Sag mal, da auch mal ein Wasserpark? Ja, ist ein innerer Wasserpark, ja. Also, der Wasserpark in Hannover steht in Laatzen, das ist außerhalb von Hannover. Also wenn man in Parks Sport macht, macht man in Wasserparks Wassersport. Wie ist es denn? Ist der gut, der Park? Also in Hannover? Ich war da noch nie. Laatzen heißt das Ding. Ich weiß nur, dass es da mal einen kleinen Skandal gegeben hat, weil die Ratsherren in Laatzen irgendwie umsonst in den Wasserpark durften. Oder waren es die Regionsabgeordneten? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche Politiker auf jeden Fall. Uiuiui, so geht das aber nicht. Das war so dieses Skandelchen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Habt ihr den Stress nicht, einfach in den Wald gehen. Da ist alles schön ruhig und kühl. Und nicht gendern lassen. Solange der nicht für ein Biomassekraftwerk abgerissen wird, weil er da gar nicht genehmigt war, der Wald. Und kein Geld an Republika geben, auch wenn es kostenlos ist. Aber haltet auch schon an Sonderstreams. Kein Wasserpark ist illegal. Ja, es ist wieder Republika-Saison. Auch der in Hanoi. Ja. Machen wir was zu Republika? Was Besonderes? Ja, klar, niemals. Republikas glühen. Ne? Also guck nicht die ganzen 12 Stunden, bitte. Die deutsche demokratische Republika. Den nennen wir dann aber Einschlafstream. Ja. Mach's gut, Leute. Tschüss. Haut rein. Go.